Mimi. Hast du Hunger auf ein sattes, gutes Festgedeck? Dann ist Pumba ja perfekt, denn dieser Speck, der schmeckt. Soll's was Gutes sein, nimm das fette Schwein, aber stell dich an, das wäre fein. Wir versinken, jap. Wir im Schinken, jap. Mit dem großen Schwein, jap. Alle wollen Schweine sein. Juhu! What do you want me to do? Dress and track and do the hula? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von König der Löwen. Yay! Voll muss man sehen, Podcast, wo wir über den König der Löwen reden. Und das ist schon so durcheinander. Du bringst mich voll durcheinander, weil ich fest damit gerechnet habe, dass du Hakuna Matata spielst oder Circle of Life. Und jetzt hast du wirklich das, den Minisong, der irgendwann mittendrin kurz vorm Finale stattfindet. Der Slapstick-Song schlechthin. Auf jeden Fall. Ich habe als Kind, ich glaube, ich habe den auf Repeat immer wieder geguckt, diese eine Stelle. Die ist so großartig. Es ist auch eine total geile Stelle. Ja, wir reden über König der Löwen und zwar nicht über das Remake aus dem Jahr 2019 und auch nicht über Mufasa aus dem letzten Jahr, sondern über den Original König der Löwen, den großen Disney-Renaissance-Zeichentrickfilm aus den 90er Jahren. Ich bin dir so dankbar, Plor, dass du den gegeben hast. Ich bin so dankbar, dass ich ihn wieder schauen konnte. Und ich bin dir dankbar, dass du tatsächlich all-in gegangen bist und, wie du mir gerade gesagt hast, auch die Fortsetzungen und Remakes geguckt hast. Wir werden also tatsächlich auch über The Lion King 2 beziehungsweise 1,5, nee, die 3 ist die 1,5 und die 2 ist die danach, davor. Also wir haben zwei Fortsetzungen, die Direct-to-DVD waren und wir haben die Live-Action in Anführungsstrichen Variante, die auch animiert ist, aber eben in einer anderen Art und Weise. Und du hast Mufasa auch noch geguckt. Ich habe Mufasa auch noch. Meine Güte. Also wir werden über alles reden, was mit Lion King zu tun wir hat und über nichts so richtig. Viel reden müssen. Wir reden über Löwen und Hyänen. Wir reden über große Musical-Nummern. Wir reden über Hamlet. Wir reden über eine japanische Anime-Serie mit 150 noch was Folgen. Kimba. Wir reden über das Sozialverhalten von Tieren, über Disney-Musicals und Disney-Renaissance. Und bevor wir euch komplett überfordern, steige ich einfach mal ein mit, naja, es muss halt sein. Ich beschreibe euch kurz, worum es in dem Film geht. Und wer das nicht weiß, das ist total merkwürdig, dann solltest du wirklich ganz schnell verschwinden und dir den Film anschauen. Alle wollen Schweine sein. Oh. Aber gut, also, der kleine Löwe Simba ist Sohn von Mufasa, dem König der Löwen und damit selbst vorherbestimmter Thronfolger. Dies passt allerdings seinem bösen Onkel Scar so überhaupt nicht. Zusammen mit den aussätzigen Hyänen plant er einen ungeheuren Coup, an dessen Ende der Tod Mufasas und die Flucht Simbas steht. Während Scar den Thron besteigt, landet Simba in der Wüste, wo er auf das Erdmännchen Timon und das Warzenschwein Pumba trifft. Die beiden nehmen ihn unter ihre Fittiche und ziehen ihn mit ihrer ganz eigenen Philosophie groß. Hakuna Matata, ein Leben ohne Sorgen. Aber Simba kann sich seiner Verantwortung nicht entziehen. Und als seine Kindheitsfreundin Nala ihn findet, muss er sich dem Kampf mit Scar stellen, um seinen vorherbestimmten Platz im Kreis des Lebens einnehmen zu können. The Lion King aus dem Jahr 1994. Ein großer Zeichentrickfilm aus einer großen Disney-Ära. Bildgewaltig, voller Hitsongs, vom pathetischen Circle of Life bis zum Ohrwurm Hakuna Matata. Ein Film mit mehreren Fortsetzungen und Remakes, auch in der jüngeren Disney-Geschichte. A lot to uncover. Und so beginnen wir doch einfach mal mit den ganz wesentlichen philosophischen Fragen. Johannes, wie hältst du es mit deiner Lebensphilosophie? Der bedeutungsschwangere, schicksalsträchtige Circle of Life oder eher das unbekümmerte in den Tag hineinleben von Hakuna Matata? Hakuna Matata. Vielleicht wird man mit dem Alter auch ein bisschen mehr Hakuna Matata, während man in der Jugend ein bisschen mehr Circle of Life ist. Ja, weiß ich nicht ganz genau. Es ist ja, ich glaube, es ist trotzdem noch eine charakterliche Abhängigkeit, weil du oft bei älteren Menschen, vielleicht dann noch älteren als wir jetzt sind, siehst, dass die Sorgenfalle werden, dass man doch öfter zweimal und dreimal etwas checkt, ob das jetzt wirklich richtig ist und darf ich da jetzt draufdrücken oder muss ich dann was bezahlen? Solche Sachen, weißt du, das ist dann schon, weiß ich nicht genau, ist kein Hakuna Matata so richtig. Der Film spielt ja tatsächlich Circle of Life gegen Hakuna Matata aus, auch mit dem ganz klaren Ergebnis. Circle of Life ist es. Ja, ne? Natürlich. Simba muss sich seiner Verantwortung stellen, es geht um sein Schicksal, er ist der Thronfolger, er kann sich nicht so gehen lassen und von Insekten leben, was kein Löwe schafft. würde. Nein. Sondern er muss seine Verantwortung wahrnehmen und seine Position im ewigen Kreis einnehmen. Und das ist das Happy End. Aber er hat auch eine Vorbildfunktion für Slacker Life, oder? Auf jeden Fall. Also man muss schon sich den zweiten Teil da, das ist ja ein Drittel im Grunde des Films. Naja, nicht ganz, aber es ist ein zweiter Akt, der vollständig mit Timon und Pumba im Slacker Life im Dschungel ist. Und es ist großartig. Ja, absolut. Ein Löwe, der Vegetarier ist, der mit seinen Kumpels durch den Dschungel zieht, irgendwelche Songs singt natürlich. Und ins Wasser springt und niemals auf die Idee kommen würde, einen von den beiden zu fressen. Es ist toll. Ja, also das ist mein großes Vorbild. Also als Kind habe ich gedacht, ja, that's the life. Aber schauen wir vielleicht trotzdem erstmal in den Circle of Life, beziehungsweise in den Circle of Disney Life. Ja, okay. Und ich glaube, gerade bei so großen Studios oder großen RegisseurInnen macht es, finde ich, total Sinn, einmal zu schauen, wo stehen wir, als der Film rauskommt. Und ich versuche das so kurz wie möglich zu umreißen. Wir haben ja auch über Disney viel schon gesprochen. Ja. Ne? Wir haben ja verschiedene Filme schon besprochen und die sind in verschiedenen Ähren. Und da haben wir das auch ein bisschen einsortiert. Also wenn euch das nicht reicht, was Plor jetzt erzählen wird, dann könnt ihr auch in die anderen Episoden reinhören. Wir hatten das Golden Age, hatten wir schon mit Fantasia. Ja. Das reicht so in die späten 40er Jahre, so angefangen bei seinen ersten großen Zeichentrickfilmen. Ja. Und die Disney-Freaks und die Disney-Enthusiasten unterteilen dann meistens zum einen das Golden Age, das bis 1940 geht, dann das Silver Age, das von 1950 bis 1969 reicht und das so ein bisschen die Phase ist nach dem Krieg, als wieder große Filme produziert wurden. Mhm. Zur Zeit des Krieges wurden dann teilweise nur Kurzfilme gemacht und das Silver Age wird meistens auch gesagt, da sind neue Maltechniken entstanden, 101 Dalmatiner, bei denen wir geredet haben. Großartig. Ganz wichtig. Ja. Auch unter anderem aus Kostendruck und zwar wurde das Verfahren so geändert, dass die Skizzen von den Zeichnern, das waren tatsächlich hauptsächlich Männer, direkt benutzt wurden für die Animationen, wodurch man in dieser Zeit vor allem diesen Stil hat, wo man sehr viel Vorzeichnungen noch drin sieht. Ne? Vorzeichnungen sieht. Man sieht das skizzenhaft in den Zeichnungen, was ich ganz schön finde. Ja. Und die nächste Ära, die dann genannt wird, ist meistens von 1970 bis 1988 und das wird entweder Bronze Age oder etwas härter das Dark Age genannt. Und zwar eine Zeit, in der die Disney Company nach dem Tod von Walt unglaubliche Struggles hatte. Also zum einen war es in den frühen 70ern, dass sie nicht mehr die Erfolge erzielen konnten wie davor. Sie hatten einfach nicht mehr diese Kassenschlager. Mhm. Und zum anderen, dann sind wir schon so in den frühen 80ern, späten 70ern, frühen 80ern, hat ein ganz wichtiger Zeichner, nämlich Don Bluth, die Company verlassen und hat 11 Leute mitgenommen von den Animatoren. Ich glaube, man spricht ihn doch Bluth aus. Bluth, ne? Don Bluth. Ja, Don Bluth. Und er hat sein eigenes Animationsstudio gegründet und hat Anfang der 80er und Mitte der 80er Filme gemacht, die nicht nur mit Disney konkurrieren konnten, sondern die Disney einfach an den Kinokassen geschlagen haben. Das war aber, ne, der ist in Disney groß geworden. Das, also eigentlich ist es ein Disney-Erfolg. Nein. Er hat ja Disney verlassen, weil er seine Ideen, die erwachsener waren, die düsterer waren, die auch tiefgründiger waren, dort nicht umsetzen konnte. Wir haben auch darüber ganz lange gesprochen, als wir über das Geheimnis von Nim geredet haben. Genau, das war einer seiner großen Erfolge und der ist zumindest hier in Deutschland nicht unbedingt einer der bekanntesten. Am bekanntesten von Don Bluth sind vor allem Feivel der Mauswanderer. Stimmt, ja. Und wenn du Leute fragst, was sind so 80er Jahre Zeichentrickfilme, würden sie den eher nennen als zum Beispiel Basil der Mäusedetektiv, der an der Kinokasse gegen den antreten musste und verloren hat, zumindest in Europa. Genauso wie eigentlich, das war vor allem ein europäischer Erfolg in einem Land vor unserer Zeit. Ja. Die Dinosaurier, ganz großer Hit Ende der 80er und Disney hat mit seinen Filmen, zum Beispiel Oliver und Co. Ja. oder auch The Rescuers oder The Black Cauldron nicht an diesen Erfolg anknüpfen können. Und in den 80ern hat Disney versucht, sich neu zu finden. Es war wirklich eine Phase des Suchens und des Bangens und des Hoffens. Und zwei ganz wesentliche Ereignisse haben dann zur großen Disney-Renaissance geführt, die von 1989 bis 1999 geht und in der auch der König der Löwen stattfindet. Zum einen ein riesiger Erfolg mit dem Film Who Framed Roger Rabbit? Oh, krass. 1988. Der ist auch toll. Willst du Tee, Plor, übrigens? Oh ja, bitte. Dann, du erzähl ruhig weiter und ich schenk dir Tee ein. Der einfach wieder Geld die Kassen von Disney gespielt hat, die waren tatsächlich in den 80ern, kurz vor einer feindlichen Übernahme. Was? Von einem Finanzier, der so typisch Unternehmen aufkauft und zerschlägt und so weiter, Saul Steinberg. Disney ging es in den 80ern richtig kacke. Und was sie finanziell erstmal gerettet hat, war der war der Erfolg von Roger Rabbit, der auch eine ganze Schar an neuen ZeichnerInnen hervorgebracht hat, weil im Zuge dieses Erfolges wurden dann ganz viele Shorts gedreht, die sich ganz viel um Roger Rabbit gedreht haben, die so ein bisschen wilder waren, ein bisschen cartoonhafter, und viele, die auch bei Lion King mitarbeiten, sind dort in die Schule gegangen. Das waren ihre ersten Arbeiten, nämlich diese Kurzfilme, die dann als Vorfilme auch im Kino gelaufen sind, während Disney eher so relativ viele große Live-Action-Filme gemacht hat und Zeichentrickfilme eher so nachgeschoben waren. Also aus den 80er Jahren die Zeichentrickfilme, wie zum Beispiel Taran und der Zauberkessel oder Basil, der Mäusedetektiv, oder Oliver und Co., die sind nicht so bekannt wie die Filme, die dann später kommen sollten. Wobei ich die auch, glaube ich, alle gesehen habe. Ja, ich auch. Und ich finde auch, einige sind echt unterbewertet. Ja. Und qualitativ ist nochmal, wenn man von Dark Age spricht, kann man ein Fragezeichen dran setzen. Dark Age wird zum einen genannt, weil gesagt wird, die Qualität der Filme war nicht so gut, und zum anderen, weil die Themen auch tatsächlich düster waren, die Settings ein bisschen urbaner, also Oliver Twist und Sherlock Holmes und sowas. Und die Disney-Renaissance eingeleitet hat dann dieser Griff zu den ganz klassischen Stoffen, nämlich zu klassischen Märchen. Und das mit Ariel, die Meerjungfrau. 1989, ein riesiger Kinoerfolg. Ein riesiger Hit beim Publikum und ein riesiger Hit bei der Kritik. Und wenn wir von der Disney-Renaissance reden, reden wir tatsächlich vor allem von Filmen, die das klassische Disney-Rezept benutzt haben, nämlich Märchenstoffe aus alten europäischen oder arabischen Traditionen nehmen und daraus neue Geschichten erzählen. Mhm. Und Lion King sticht dabei sogar dann ein bisschen auch heraus. Und was wir da haben, ist, wie gesagt, Ariel, die Meerjungfrau, Hans-Christian Andersen-Märchen, Die Schöne und das Biest, ganz klassische Legende, Aladdin, Tausend und eine Nacht. Genau, und dann der nächste in dieser Reihe ist The Lion King aus dem Jahr 1994. Die Fortsetzung von Bernhard und Bianca wird oft übergangen, war auch kein Musical. Ah, okay. Und The Lion King war auch tatsächlich der Stand zwischen Aladdin und Pocahontas. Und The Lion King war, ich würde jetzt nicht sagen B-Roll, aber an den haben am Anfang viele nicht geglaubt. Also B-Roll ist nicht der verkehrteste Begriff. Die haben sich als B-Gruppe verstanden. Also das ist ja auch etwas, was Disney tatsächlich bis heute macht, ne? Die haben ein A-Projekt, von dem sie glauben, okay, das ist das große nächste Ding, und dann haben sie ein B-Projekt. Und das ist nicht das erste Mal, und auch nicht das letzte Mal, dass das B-Projekt zum wichtigeren Projekt wird. Ja, die ganzen A-Zeichner haben gesagt, nee, wir wollen lieber zu Pocahontas. Ist ja auch irgendwie logisch. Wir haben hier eine klassische Prinzessinnen-Geschichte. Mhm. Wir haben hier irgendwie so ein Setting, das so ein bisschen angelehnt ist an die Schöne und das Biest. Auch ein bisschen das, was Disney in den 90ern langsam angefangen zu entdecken, nämlich ein bisschen mehr Feminismus. Ja. Wir haben hier eine starke Prinzessin, die auch selbst wirklich was macht, und das ist ganz klar der erfolgsversprechende Film, und dementsprechend waren bei Lion King eher die ZeichnerInnen aus der zweiten Reihe und die ProduzentInnen aus der zweiten Reihe, weil alle gesagt haben, naja, das wird nicht der große Hit. Und das hat aber auch dazu geführt, dass die eben eine Art Selbstbewusstsein entwickelt haben aus der Not heraus, ne? Zu sagen, denen zeigen wir es. Ja. Wir sind zwar zweite Reihe, das war denen ganz, ganz dolle bewusst, aber wenn wir uns richtig reinwerfen und richtig Mühe geben, dann zeigen wir es denen allen und dann sind wir das A-Projekt, und das hat geklappt. Das hat voll geklappt. Und wenn man sich anschaut, wie die Disney Renaissance-Filme gelaufen sind. Wir haben hier eine stetige Steigerung. Hm. Gar nicht mal so sehr vom Budget. Im Budget waren die alle so irgendwie zwischen 25 und 50 Millionen Dollar. Und später, Ende der 90er, sind die Budgets höher geworden. Aber wenn wir uns ein Boxoffice anschauen, dann haben wir Die kleine Meerjungfrau mit 235 Millionen Dollar beim Boxoffice. Hm. Beauty and the Beast fast doppelt so viel mit 451 Millionen. Aladdin nochmal was draufgesetzt mit 500 Millionen. Ah. Und dann kommt The Lion King, der fast eine Milliarde gemacht hat. Eine Milliarde? Wie krass ist das denn? Ich bin fast hinten übergekippt, als ich das gelesen habe. Fast eine Milliarde haben die gemacht. Ein riesiger Hit und auch ein Film, der, obwohl er in dieser Tradition der Disney-Renaissance-Filme steht, einiges gemacht hat, was dann später für Disney ganz wichtig sein sollte. Vor allem diese für die Musik berühmte Köpfe nehmen. Mhm. Das hat Lion King vorgemacht. Also auch wenn die Musik schon immer wichtig war und auch wenn früher zum Beispiel bei Aladdin schon mit Stars gearbeitet wurde, was die Synchronisation betrifft. Also Robin Williams ist ja so das berühmteste Beispiel. Genau, Dass Elton John genommen wurde für die Titelmusik, für die Titelsongs, das wurde später bei allen anderen Projekten dann, es wurde versucht, wir haben Phil Collins. Phil Collins ist das beste Beispiel. Ja. Ich habe so das Gefühl, wenn man sich anschaut, Tarzan, der letzte Film dieser Ära, da haben sie versucht einfach das nochmal, okay, wir nehmen jetzt so einen 80er Jahre Popstar, der gut seichte Popsongs schreiben kann und nichts gegen Phil Collins, aber Elton John ist einfach der coolere Typ. Vielleicht. Und naja, in der neuen Variante 2019, Beyoncé Also ne, genau das gleiche Konzept im Grunde. Und auch in der Neuverfilmung, um schon ein bisschen vorauszugreifen, vielleicht auch nicht unbedingt die beste Einwebung dieser Idee, weil man das irgendwie schon das Gefühl hat, das wird ja jetzt reingepfropft, damit da eben Beyoncé ist. Ja. Also es ist ein bisschen traurig. Ja, Lion King war der letzte wirklich, also richtig große, erfolgreiche Film in diesem Aufwärtstrend. Pocahontas hat nur noch 350 Millionen gemacht. Der Glöckner von Notre Dame aus dem Jahr 1996 oder so nur noch 325 Millionen. Es ging dann tatsächlich stetig bergab. Ja. Lion King ist mittendrin in der Disney-Renaissance, Peak-Disney-Renaissance. Ja. Und manche sagen auch der letzte wirklich qualitativ hochwertige, richtig hochwertige Film aus dieser Disney-Renaissance. Ja. Und um das schon mal vorwegzunehmen, es ist tatsächlich mein liebster Disney-Zeichentrickfilm. Oh. Zeichentrick im Sinne von, du nimmst alles, was Pixar gemacht hat, raus. Weil Pixar ist alles Computer. Ja, aber ich könnte tatsächlich Pixar mit reinnehmen und würde dann wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass es mein liebster Disney-Animationsfilm ist. Oh, okay. Ich überlege gerade, also Frozen ist natürlich wirklich ein verdammt guter Film. Ja. Es gibt, mir fallen mehrere Disney-Filme aus letzter Zeit ein, die wirklich sehr, sehr gut waren, die ich wirklich toll fand. Aber es stimmt vielleicht, dass Lion King am emotionalsten und damit am catchigsten ist, so. Also nicht im Emotionalen, dass man das unbedingt über Sentimentalitäten oder sowas braucht, was der Film durchaus hat. Ja, nicht zu schwach. Aber andere Filme sind auch emotional und auch nicht unbedingt jetzt über Emotionalitäten. Das ist nicht unbedingt das Verkaufsargument, aber den Leuten wirklich, die Leute reinzuziehen in die Geschichte auf diese Art und Weise und durch so viele Emotionen durchgehen zu lassen, das hat kaum einer geschafft. Ich finde, Lion King hat ganz viele Momente, die nah an der Perfektion sind. Und zwar nicht nur im Disney-Kosmos, sondern wenn du mich fragen würdest, wie sieht ein perfekter Film aus? Und zwar tatsächlich, es geht gar nicht darum, dass es der beste Film aller Zeiten ist, sondern einfach so eine Flawlessness. Du findest keine richtigen Fehler, du findest keine richtigen Ecken und Kanten. Vielleicht sogar, dass man drüber diskutiert kann, ist der Film zu gut. Okay. Also ist er so gut, dass er schon wieder langweilig ist, weil er einfach zu glatt ist oder so. Okay. Würde ich in dem Fall nicht sagen. Nein. Aber Lion King grenzt für mich in ganz vielen Punkten so nah an der Perfektion, dass so diese Nitpicking-Momente, die es natürlich gibt, wo man sagen kann, das ist nicht so gelungen. Durchaus. Dass die sehr auffallen, weil sie so ein bisschen herausstechen. Und dann sind es wirklich auch so kleine Sachen, wie zum Beispiel, und das Geile ist, in der Recherche habe ich dann gefunden, das trifft sogar zu, weil sie es einfach, sie haben es neu gemacht. Yeah. In dem Song I Just Can't Wait to Be King. Ja, genau. Da gibt es diese Krokodile im Wasser. Ja. Die sind schlecht animiert. Die sind schlechter. Und das fällt voll auf. Ja. Weil dieser Film drumherum so perfekt ist, dass du diese Krokodile siehst, die 2 Sekunden Leinwandzeit haben. Und du denkst, was ist denn hier los? Und die sind nicht mal schlecht, aber es fällt einfach krass auf. Und das haben die im Nachhinein neu gemacht. Wie einige andere Sachen auch, zum Beispiel den Schriftzug am Himmel, über den wir später sprechen werden müssen. Es ist tatsächlich im Prozess, muss man sagen, die haben an dieser einen Szene da mit diesen Gnus, haben die ja 3 Jahre lang gearbeitet. Der ganze Prozess des Films, 6 Jahre oder sowas, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, das geht zurück bis in die späten 80er. Seit 1988 sind sie am Arbeiten. Ja. Genau. Und das Ding ist, dass die auch im Animationsprozess bis zur letzten Minute, also auch über die letzte Minute hinaus, weil sie mussten den Veröffentlichungstermin verschieben, deswegen haben sie immer wieder Sachen verändert und nochmal verändert und sind an Sachen rangegangen, die eigentlich schon völlig fertig waren und haben sie nochmal angeschaut und gesagt, nee, da müssen wir nochmal ran. Also das ist eine Form von Dedication und Perfektionismus, die vielleicht auch geholfen hat einfach. Ne? Also heute ist die Zeit dafür vielleicht nicht mehr da, aber sie haben sie sich genommen. Ja, wenn man sich anschaut, wie dieser Film entstanden ist, hat man ja das Gefühl, da ist unglaublich viel Herzblut dabei. Mhm. Also die sind einfach mal nach Kenia gereist und haben sich die Nationalparks angeschaut, haben unzählige Fotos gemacht. Für 2,5 Wochen sind die da rumgereist. Was die davon erzählen von dieser Reise, das ist ein kleines bisschen westlich geprägt, muss man sagen. Weil der eine sagt so ganz erleuchtet, es war, als wäre ich nach Hause gekommen. Und ich so, ja, okay. Komm mal runter, Circle of Life. Komm mal runter, oi, oi, oi, oi. Ein Hakuna Matata-Typ würde das nämlich nicht sagen. Ja, genau. Sowas sagt ein Circle of Life-Typ. Also es ist schon, die sind alle voll des Lobes und die treffen sich jedes Jahr zum Jubiläum, um zu feiern, dass die da in Afrika waren, 2,5 Wochen. Das muss richtig krass für die gewesen sein. Und was das betrifft, was natürlich auch ein Thema ist, worüber man diskutieren kann. Ich wäre so ad hoc bereit, den König der Löwen gegen jeden Vorwurf der kulturellen Aneignung zu verteidigen, ja, weil ich das Gefühl habe, da steckt so viel Liebe und so viel Hingabe für den afrikanischen Kontinent drin. Total. Die, ja, wollten das, was sie machen, sie wollten es richtig machen. Das ja. Und sie haben es nicht richtig genug machen wollen, um genug Leute einzustellen, die, ja, auch aus der Gegend kommen. Das betrifft nicht nur die Zeichnungen, sondern das betrifft auch zum Beispiel, dass sie einen südafrikanischen Musiker genommen haben, um die Musik zu machen. Ja. Und natürlich war Hans Zimmer der große Komponist im Hintergrund, ja, ja, aber Lebo M., immerhin, großer afrikanischer Musiker, wurde genommen. Ja. Sie haben sowas übernommen, sie haben afrikanische Philosophie übernommen. Sie haben mit dem Hakuna Matata, mhm, das jetzt, ja, es ist wie das Carpe Diem, es ist so ein bisschen so ein Spruch geworden, der, ja, über ist, und man weiß auch, dass das offensichtlich die kenianische Tourismusindustrie sehr gerne verwendet. Mhm. Ja. Aber es ist einfach auch mal ein Stück afrikanische Philosophie, swahilische, ja, Philosophie, die gibt es halt tatsächlich, Film, ne, die in diesen Film eingewoben wurde, und, ja, das ist... Der Film verbeugt sich in ganz vielen Momenten, mhm, vor dem, wo er herkommt. Und ich finde, das kann man gerade auch so Mitte der 90er Disney wirklich zugute halten, mhm, dass sie da nicht so halbherzig ein bisschen was haben einfließen lassen, ein bisschen Exotismus zu machen, sondern, ja, dass sie wirklich den Geist der Welt, mhm, die sie, mhm, darstellen, treffen wollten. Ja, auf jeden Fall. Ich finde bloß, dass sie es irgendwie hätten schaffen können in der Besetzung und in der... Es gab 29 Schriftwriter, ne? Ja. 29 Drehbuchautoren, die nach und nach an diesem Ding gearbeitet haben. Das hätte eine weniger weiße Veranstaltung sein können. Definitiv. Und das ist so Inclusion Policy. Wir haben eine eigene Episode, wo wir über Inclusion Policy reden. Es ist, ja, wichtig. Es ist ein neues Thema. Ja. Es ist ein junges Thema, und es ist auch ein Thema, das leider gerade so im Kulturkampfraum stattfindet. Ja. Aber ja, natürlich, wenn du sowas machst, wenn du dich so mit einer Kultur beschäftigst und, mhm, die Einflüsse dieser Kultur in deinen Film einweben willst, dann macht es vielleicht Sinn, jemanden aus dieser Kultur direkt mit an Bord zu haben. Ja, ja, ja, ja. Also, und nicht nur so als kleines Aushängeschild, wir haben hier den großen Musiker. Ja, ja, genau. Das ist halt das Ding, ne? Großes Aushängeschild. Und dann James Earl Jones, der Mufasa spricht, ist ein Schwarzer wenigstens. Ja. Ne? Du hast ein, zwei Schwarze im Cast. Ja, du hast immer von einem Schwarzen gesungen und von einem Weißen gesprochen. Ja, genau. Wo ich auch denke, ouch. Aua. Autsch, autsch, autsch. Also es gibt da so ein paar Baustellen, wo ich denke, ja, aber ja, nett. Und das Geld verdienen halt auch alle die Amis, ne? Das ist halt das nächste Ding, wo ich denke, ja, es ist nicht allzu viel Geld in der Region geblieben, wo die sie da gerade ausschlachten inhaltlich, ne? Ja, ja, das ist absolut. Schon so ein bisschen, ja. Deswegen, also das sind so die kleinen Sachen, wo ich denke, ja. Auf jeden Fall, ist einfach ein Part davon. Und es ist halt dann diese Unterscheidung auch von Werk und Künstler, ja, oder Produzent. Ja, ja, ja, das stimmt. Dass man es dem Werk selbst nicht ansieht. Es gibt so Filme und Geschichten, die als Thema Afrika haben oder als Thema arabischer Raum oder asiatischer Raum, wo du das Gefühl hast, oh, du guckst hier volle Kanne kulturelle Aneignung, den westlichen Blick, natürlich, mit westlicher Arroganz und, ja, Distanz, und sie schaffen es nicht, das zu treffen, bis zu dem Punkt, wo es sich unangenehm anfühlt. Ja, und das finde ich ist bei Lion King halt überhaupt nicht der Fall. Genau, ja. Es war der erste animierte Feature von Disney, der komplett auf einer Originalgeschichte basiert ist, ne? Der komplett, ja, du kannst gleich was dazu sagen. Ist das so? Also, was willst du reinwerfen? Willst du Kimba reinwerfen oder willst du Shakespeare reinwerfen? Nein, Kimba. Shakespeare will ich nicht reinwerfen, weil Shakespeare, das ist immer, jeder lässt sich von allem inspirieren, das ist vollkommen in Ordnung. Hamlet ist auch lang genug her, dass man das, ja, irgendwie so, dass man sagt, okay, wir haben hier eine Struktur und wir haben bestimmte Archetypen von Figuren, die wir aufeinandertreffen lassen auf eine bestimmte Art und Weise, was schon Shakespeare gemacht hat, aber das ist doch vollkommen okay. Bei Kimba, naja, da kann man Sachen nebeneinander halten und sieht, okay, das ist eindeutig. Kann man machen. And I call it Bullshit. Kompletter, absoluter Nonsens. Kimba, ja, der weiße Löwe. Ja. Eine Zeichentrickserie basierend auf einem Manga von Osamu Tezuka, die von 1950, der Manga wurde 1950 bis 1954 veröffentlicht. Mhm. Und die Serie lief 1965 bis 1967 vorweggeschickt. Also 20 Jahre vorher. Es gibt ein dreistündiges YouTube-Video von einem wirklich großartigen Filmkanal, der heißt YMS, Your Movie Sucks. Mhm. Und der beschäftigt sich mit den Vorwürfen, die Mitte der 90er aufgekommen sind, dass Lion King von dieser Serie geklaut hätte. Und der schaut sich die Serie komplett an und sagt zum einen, diese Serie ist wirklich das Absurdeste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und zum zweiten, ja, natürlich kann man einzelne Szenen aus dieser Serie nehmen. Zwei, drei Sekünder. Und neben Lion King halten. Ja. Und dann könnte man aber auch aus dieser Serie zwei Sekunden von irgendwas anderem nehmen und neben Frozen halten, neben Akira halten, neben Herr der Ringe halten, man würde es auch finden. Es ist eine Serie, die über 3000 Minuten Material hat. Es ist eine Serie, die, die 52 Episoden hat in der Originalstaffel. Die einen Film hat danach nochmal 26 Episoden im Jahr 1966, dann nochmal 52 Episoden im Jahr 1989. Die Leute, die diese Szenen aneinander halten, neben Lion King, halten teilweise Szenen aus dem 1997er Film neben Lion King Material. Ah, okay. Diese Zusammenschnitte sind komplett manipulativ. Okay, folgendes. Dass die Crew in Disney um Kimba the White Lion wusste, ist unbestreitbar. Ist es? Absolut, die haben es selber gesagt. Ich habe nur O-Töne gefunden von, ja, könnte sein, dass ich es gesehen habe, vielleicht. Oder also, ja, ich habe das gesehen, aber niemand hat doch gesagt, okay, also ich habe das einfließen lassen. Zwei Sachen. Ja. Das eine ist, dass es Leute gab, die anonymisiert, okay, sich gesagt, naja, also ich meine, wenn du Mitarbeiter von Disney bist und dann vor die Kamera gehst, ohne anonymisiert zu sagen, ja, wir haben alle beschissen, ohne dass das von Disney gemacht wird, dann hast du dein Leben ruiniert, ne? Also, ja. Das ist aber nur der eine Punkt, ne? Es gibt Leute, die anonym vor die Kamera gegangen sind und gesagt haben, natürlich, Kimba war immer Thema in allen Sitzungen. Das zweite ist, selbst wenn wir das nicht annehmen, dass das tatsächlich passiert ja. ist, das sind alles fucking Nerds. Das war eine riesige, wichtige Serie, die auch in Amerika gelaufen ist. Wenn du diese Serie nicht auf dem Schirm hast, als Nerd, als jemand, der für Disney zeichnet, dann weiß ich nicht, was du bei Disney zu suchen hast. Moment, die Serie, die 1965er Serie von NBC, die ist tatsächlich von NBC synchronisiert worden und in Amerika gelaufen. Die 1966er Serie wurde von einem christlichen TV-Sender richtig schlecht gedubbt. Das war keine riesige große Serie. Das war aber drüben eine riesige große Serie und die ist in Amerika teilweise gelaufen. Der Film aber ist teilweise gelaufen. Die Serie wurde tatsächlich vor allem groß durch den Lion King-Vergleich. Und also, wenn du ein Bild hast von einem Löwen, der auf einer Klippe gegen einen anderen Löwen kämpft, einfach weil es in Afrika diese Klippen gibt, ja. dann kannst du das überall daneben halten. Ne? Dann findest du diese Szenen. Natürlich sieht es aus, wenn zwei Vierbeiner auf einer Klippe gegenüberstehen. aber das, was diese Szenen, die dann gezeigt werden, komplett unterschlagen, das ist eine 3-Minuten-Szene aus dieser Serie, die wie gesagt 3000 Minuten geht. Und die Figur, gegen die Kimba kämpft in dieser Szene, hat keinerlei Relevanz. Ist nicht so wie Scar, sondern ist irgendein Löwe, der in einer Episode vorkommt und dann wieder verschwindet. Der eigentliche Gegenspieler von Kimba in der Serie, der kommt in, keine Ahnung, eine Handvoll Episoden vor, hat praktisch nichts mit den Hyänen zu tun und ist auch nicht der große Intrigant, sondern ist einfach nur ein lauter, wütender Löwe, der rumbrüllt und sagt, dass er König werden will. Der tote Vater von Kimba ist ein fucking Fell, das dieser Kimba mit sich rumträgt. Oh ja. Und indem er sich's gemütlich macht, er benutzt es teilweise als Hängematte. Dann der Rafiki, der genommen wird, der Affe. Das ist einfach nur ein alter Kauz, der die ganze Zeit irgendwelches Zeug mampelt, das ist nicht der alte Weiße Seher, sondern das ist einfach nur ein alter Affe und es werden die ganze Zeit Witze drüber gemacht, also er alt ist und dass er ein Senior ist. Ich mache auch die ganze Zeit Witze über Rafiki aus König der Löwen, weil er ein alter, seniler Sack ist. Also ich glaube... Also die Parallele sehe ich schon gerade sehr. Also ich glaube, die Vergleiche sind kompletter Quatsch. Zumal selbst die Tezuka-Familie, die haben Disney nie verklagt deswegen. Nein, die waren große Fans. Gesagt, die hätten sich gefreut. Ja, und die haben gesagt, es gibt Ähnlichkeiten. Ja, mein Gott, wir haben hier 3000 Minuten Zeug vor uns. Natürlich kannst du da Sekunden nehmen. Also ich halte es für kompletten Bullshit. Es gibt halt auch visuelle Parallelen. Okay, vielleicht bei 3000 Minuten. Ja, Und es gibt aber auch eben diese Figuren, wo man sagt, okay, das ist aber auch sehr viel so. Natürlich hat dann jeder so seine eigene Interpretationen und seine eigenen Ansichten dazu. Ich muss dazu sagen, ich habe die Serie nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich kann nur aus dem schöpfen, was ich im Internet gefunden habe und das ist einfach sehr zerstritten, was das betrifft. Guckt euch den 3-Stünder von YMS an. Your Movie Sucks. Aber das ist ja dann auch wieder nur eine von vielen Quellen. Ne? Guckt euch das aber an. Das ist relativ frisch, ist relativ jung, ist 1-2 Jahre alt, glaube ich. Und es beschäftigt sich sehr tiefgehend mit der Serie und vor allem mit den Vergleichen, die angestellt werden. Und wenn ihr ein Video seht, wo The Lion King neben die Kimba-Serie gehalten wird, guckt zumindest einmal nach, ob es eine Szene ist, die den Lion King aus dem Jahr 1994 neben eine Version der Serie aus dem Jahr 1997 hält. Mm, yeah. Weil das kommt auch mehr als oft genug vor. Okay. Um mal die Vorbilder Kimba zur Seite zu nehmen. Ich fand es total spannend, dass sie am Anfang eigentlich nur National Geographic-like Savannenfilm oder Dschungelfilm, sie waren sich noch nicht ganz sicher genau, welche Richtung es gehen soll, machen wollten, der nichts mit Musical oder sonst irgendwas zu tun hat. Es gab den ursprünglichen Regisseur, der wirklich was ganz anderes im Kopf hatte, als dann draus geworden ist. Ne? Bambi in Afrika war der erste Elevator-Pitch, den er gehalten hat. King of the Kalahari wäre der Titel gewesen. Es gab mehrere Titelideen und Titeländerungen. Ja. Es gab ganz viel Verschiedenes. Und es waren auch ganz andere Tiere gedacht und so. Also Löwen waren dabei, aber es ging dann auch irgendwie, Rafiki wäre ein Gepard gewesen. Da wäre ein Kampf zwischen Löwen und Pavianen da gewesen und Scar wäre der Pavian-Anführer. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Iterationen. King of the Beasts, King of the Jungle. Das allererste war ja King of the Jungle. Und das hat sich lang genug gehalten, dass ich mich frage, okay, einmal den Fehler machen, nicht zu wissen, dass es keine Löwen im Dschungel in der Form gibt. Aber das über einen längeren Zeitraum zu verteidigen, finde ich sehr gewagt. Es hätte ein asiatisch angehauchter Film werden können mit asiatischen Löwen. Die hätten in den Dschungel gepasst. Okay, ne? Also dann wäre es auch mehr Kimba gewesen. Kimba spielt nämlich fast die ganze Zeit im Dschungel und nicht in Afrika. Und in Kimba kommen Menschen vor, in König der Löwen kommen keine Menschen vor. Entschuldigung, ich lasse es von. Es ist Bullshit. King of the Beasts, King of the Jungle. Und ich glaube, was wirklich wesentlich war in der Produktion, dann war diese Reise 1991 in den Hell's Gate National Park in Kenia, wo übrigens auch ein Guide war, ja, der Hakuna Matata gesagt hat, ja, wo sie es aufgeschnappt haben, gesagt, genau, haben, oh, das müssen wir ganz schnell einbauen. Gleich mit aufschreiben, ja. Ja, klassisches Research, ne? Und das finde ich an Disney tatsächlich immer ziemlich gut, muss ich sagen. Wann immer wir einen Disney-Film haben, das Research-Department bekommt immer große Credits. Ja. Also egal, was du recherchierst, in den größeren Filmen von Disney, es ist immer das Research-Department, was richtig krass reinhaut und richtig viel rausholt, um das dann zu verarbeiten. Sie haben ja auch, also die Animatoren haben sich dann ja auch Tiere angeschaut im Zoo. Tatsächlich auch, weil viele von denen nicht wirklich gut vierbeinige Tiere zeichnen konnten. Es gibt bei Disney eine lange Tradition von anthropomorphisierten Tieren. Ja. Und diese realistischen Bewegungen, die sie wollten, die weniger an menschliche Bewegungen erinnern, eben weniger Basil, der Mäusedetektiv. Mhm, okay. Das wollten sie nochmal genau sich anschauen, einfach weil sie damit nicht so viel Erfahrung hatten. Und dann haben sie sich halt Tiere auch im Zoo angeschaut, nochmal die Bewegungen studiert, nochmal genau geguckt, wie bewegen sich Löwen, wie bewegen sich Hyänen. Diese Liebe zum Realismus sieht man einfach auch in den Bildern. Wenn wir diese Landschaftsaufnahmen haben, man spürt, dass das von Fotos aus der Gegend ist. Ja, na klar. Und dann haben wir diese Tierbewegungen, die wir davor haben, die sich vor diesen Hintergründen bewegen, die halt auch sehr realistisch sind. Mhm. Und es gibt ja auch oft diese Perspektiven auf die Tierwelt, in denen nicht geredet wird, sondern nehmen wir einfach gerade in der Öffnungssequenz, nehmen wir einfach Tiere sich bewegen sehen und da sieht man, dass es wirklich diese Liebe drin steckt, etwas realistisch umzusetzen, wie es in der Natur stattfindet. Ja, ist wirklich schön gemacht. Ganz, ganz, ganz. Och, diese Eröffnungssequenz ist, glaube ich, eine meiner liebsten Intros in der Filmgeschichte. Also, das ist Perfektion, oder? Ja. Sie haben am Anfang eigentlich einen Dialog geplant dort in der Zeit. Ja. Und dann kam aber der Song und der hat so reingehauen, dass die gesagt haben, ja, also wir verzichten auf alles andere. Der Song und die Visuals, das reicht. Kein Dialog, kein nichts, kein gar nicht. Wir brauchen nichts zu erklären. Das erklärt eigentlich alles, was man am Anfang wissen muss. Und es ist echt so. Ich finde es wirklich, wirklich grandios und auch bold. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das normal gewesen wäre oder sowas, sondern hat jemand wirklich eine ganz eigene Entscheidung getroffen. Super. Elton John, Tim Rice als Texter. Ja. Und wobei man sagen muss, als Texter jetzt, ich weiß nicht, wer die Swahili-Texte getextet hat, aber das ist ja inhaltlich, sagen wir, dürftig, ne? Um das mal kurz zu markieren. Da kommt ein Löwe, Vater. Oh ja, es ist ein Löwe. Da kommt ein Löwe, Vater. Oh ja, es ist ein Löwe. Ein Löwe! Wir werden triumphieren. Ein Löwe und ein Leopard mit Flecken. nicht drüber lustig machen. Lebo M., unser Musiker, der am Anfang zu hören ist. Ich finde diese Kombination tatsächlich aus dem afrikanischen und dem amerikanischen Pop ist einfach wirklich toll. Großartig gelungen. Und du hast einfach natürlich die volle Pathos-Keule am Anfang. Ja, aber es gibt mir am Anfang so viel Emotionalität, die diesem Film so lange mitträgt. So viel Atmosphäre, so viel Gefühl dafür, was hier passieren soll und wie das gedacht ist. Ja. Es ist wirklich, wirklich toll. Die deutsche Version. Ich liebe die deutsche Version. Ja, die ist auch Jocelyn toll. Jocelyn B. Smith, die unter anderem für das Electric Light Orchestra und Tangerine Dreams gesungen hat. Ja. Macht einen Höllenjob. Also das Englische ist auch total schön, ne? Von Carmen Twilley. Mhm. Aber das ist ein Film, bei dem die Songs, finde ich, in der Synchronisation alle extrem gut gelungen sind. Extrem gut, ja. Also die Stimme von Jocelyn Smith ist halt so geil. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die deutsche Version sogar noch ein bisschen lieber mag als die englische. Ich bin hin und her gerissen. Ich finde beide toll. Ja. Ich bin natürlich, es ist natürlich auch Nostalgie, die eine große Rolle spielt, weil ich den Ewigen Kreis deutlich öfter gehört habe als Circle of Life, zumindest in der Filmversion. Also Elton John, Circle of Life habe ich wahrscheinlich insgesamt am öftesten gehört davon. Ja. Aber von Elton John gesungen am schwächsten. Ja, absolut. Und Elton John, ne, der hat von allem Möglichen noch Pop-Versionen gemacht und rausgebracht, was dem Film auch voll geholfen hat, weil der natürlich dann auch super präsent war. Und nichts gegen Elton John. Elton John ist groß. Ja, ja. Absolut. I'm still standing. Hat mein Sohn heute Morgen gehört, bevor er zur Schule gegangen ist. Wirklich? Total irritierend. Schön. So eine Koinzidenz einfach. Toll. Und ich wieder so aus dem Buch, keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist, diesen Song zu hören. Ist jetzt nicht seine Generation, eigentlich nicht sein Genre. Ja. Keine Ahnung. Ja, fantastisches Lied und fantastische Bilder. Ja, es ist so, so, so schön. Und es baut natürlich auch so eine Ikonisierung auf, ne? Alle Tiere kommen zu diesen großen Steinen und dann... Es sind so kleine Sachen, auch wenn diese kleine Giraffe sich dann zur Sonne dreht. Ja. Es ist so schön. Ja, ihr werdet alle vom König der Löwen gefressen, aber es ist egal in diesem Moment. Genau. Verbeugt euch. der Unterton ist schon seltsam, nicht wahr? Absolut. Die kommen alle dahin, um zu sagen, hier... Guckt euch an, wer euch in 2 Jahren selber jagen und fressen wird. Ist das nicht toll? Und alle so, yeah, juhu. Es hat dieses Majestätische. Und natürlich wird hier auch ein Gesellschaftsbild gezeichnet, das krass hierarchisiert ist und so weiter. Da kann man alles kritisieren. Ja, ja. Die politische Vision, die in diesem Film entworfen wird, die große Erbmonarchie mit ganz klarer Nahrungskette. Und da hilft der Circle of Life überhaupt nicht. Nein. Wenn Mufasa da sagt, ja, also wir fressen die zwar, aber wir werden ja zu Gras und dann fressen die uns, da gibt's einen fucking Unterschied. Friedlich im Schlaf sterben und zu Gras werden ist was anderes, als bei lebendigem Leib von einem Löwen zerrissen zu werden. Aber ein bisschen tone-deaf, muss man sagen. Ja. Es ist ein wunderschöner Moment, es ist ein grandioser Opener. Total. Absolut. Sind wir schon im Film drin oder sind wir noch in den anderen Vorgeplänkeln? Weil wir haben nicht erzählt, wie Scribner, der eigentlich gar kein Musical wollte, dann gesagt hat, ja, macht euren Scheiß alleine. Und dann sind dann 2 andere Regisseure reingekommen. Roger Ellis und dann Rob Minkoff, der dann noch mit dazugekommen ist. Wenn euch die Namen nichts sagen, dann liegt das daran, dass die auch nicht wahnsinnig berühmt werden können durch die große Disney-Mütze. Ja. Das sind Disney-Filme. Ich habe immer das Gefühl, dass Disney seine Regisseure, die einen Höllenjob machen, so unter dem Dach Disney versteckt, dass die keine Chance haben. Das ist ein bisschen traurig. Ich glaube, was bei Disney-Filmen eine ganz große Rolle spielt, das sind keine Auteurfilme. Ja, Disney-Filme sind Studioproduktionen und vor allem, und ich will das gar nicht negativ sagen, sondern vor allem Team-Efforts. Das merkst du halt auch, wenn du dir anguckst, wer hat alles am Drehbuch mitgeschrieben und dann liest du 5 Namen. Und dann guckst 29 du, Namen. Genau. Sorry, aber das sind 29 Namen und 600 Künstler haben insgesamt mitgearbeitet. 600. Und dann guckst du auf die einzelnen Namen und was die gemacht haben und die waren da alle irgendwie drin im Studio. Die haben Kurzfilme geschrieben, die haben an Langfilmen mitgewirkt, die waren teilweise an den Storyboards beteiligt, teilweise an den Zeichnungen, so sehr unterschiedlich. Ja. Und das war dann einfach ein Projekt und dann wurden Leute dafür rangezogen und dann hast du unglaublich viele Namen und die Namen gehen irgendwie sowohl in dem Team unter, als auch da stimme ich hier vollkommen zu und in diesem ist halt ein Disney-Film. Ja, genau. Und Roger Ellis zum Beispiel, das war jemand, der hat davor an Ariel die Meerjungfrau mitgearbeitet, an Bernhard und Bianca in Australien. Aber die erste Regiearbeit. Es war seine erste Regiearbeit, er war bei Beauty and the Beast, hat er eine sehr große Rolle gespielt bei Aladdin, da war er nämlich für die Story verantwortlich und zwar Head of the Story bei Beauty and the Beast. Ah, schön. Und er hat auch nach Lion King nicht mehr viel richtig gemacht. Ne? Ja. Also er ist Disney treu geblieben. Zu drei Credits als Regisseur, glaube ich. Ja. Und dann viele Story-Credits. Bei Königreich für ein Lama hat er mitgearbeitet, an Lilo und Stitch. Ja. Und 2003 hat er Disney verlassen und ist zu Sony Pictures gegangen. Okay. Wo er in einem großen Studio arbeitet, die genau dasselbe machen. Die naja, Sony-Animationsfilme ist genau das Gleiche. Rob Minkoff hat noch mehr gemacht. Der hat dann irgendwie, der hat glaube ich so 8 Regie-Credits oder so. Ja, genau. Der war hier eher Co-Regisseur, zumindest laut Credits. Ja, ja, ja. Und hat danach noch relativ viel gemacht. Der hat auch davor auch schon, der war Animator bei Taran und der Zauberkessel und bei Ariel die Meerjungfrau. Und der ist zum Beispiel einer von denen, die von diesen Roger Rabbit Shorts kamen. Der hat viele von diesen Roger Rabbit Shorts Ende der 80er Jahre inszeniert. Ja. Und ja, beim Drehbuch ist halt genau auch so. Da liest du ganz viele Namen. Vielleicht Linda Wolverton kann man hervorheben. Die kam vom Fernsehen und war die erste Frau, die für Disney wirklich große animierte Filme geschrieben hat, und zwar Beauty and the Beast. Ja. Und die hat offensichtlich auch diese feministische Schlagseite, die Disney in den kommenden Jahrzehnten mehr und mehr verfeinern sollte, um wirklich mal coole Frauenrollen zu schreiben, hat sie da auch mit reingebracht. Deswegen kann man den Namen, glaube ich, nochmal hervornehmen. Ja, jemand, der Disney sehr treu geblieben ist. Sie hat unter anderem für Alice in Wonderland von Tim Burton und Maleficent hat sie dann Drehbücher geschrieben. Die ist auch schon ein bisschen früher dazugekommen, bevor die Regie, glaube ich, dazu kam, und hat schon so Feinschliffe an den Versionen davor gemacht und so. Mit dem Regie-Team, dem neuen, kam natürlich dann komplett Umstrukturierung, ne, der Story. Die haben dann komplett alles umgeworfen und die das sind so die Entscheidungen, die wir jetzt filmen sehen, ne? Mufasa und Scar als Brüder, das war ja vorher so nicht, und dass das wirklich auch ein familiärer Konflikt ist und nicht einfach nur die Paviane, die uns ärgern. Das finde ich eine gute Entscheidung, ne? So. More Hamlet. Michael Eisner war wohl hauptsächlich dafür verantwortlich zu sagen, dass es ein bisschen mehr Gravitas braucht, ein bisschen mehr Drama. Und dann haben wir halt einmal so den vollen Shakespeare'schen Zugang an den bösen Onkel, der den Vater töten wird, den Sohn, der auch zaudert, wenn es darum geht, seinen Vater zu rächen. Genau. Und dann eine Vision hat. Genau, eine Vision. Dazu kommen wir noch zu den Momenten, die vielleicht nicht so gelungen sind, die vielleicht ein bisschen auch too much sind. Aha. Findest du zu viel? Ich bin kein Fan von Mufasa in den Wolken. Oh nein. Hier gucken wir uns an. Aber es war ja eigentlich sogar zwischendurch ein Overload an Hamlet, weil sie haben sehr viele Zitate mit reingebracht. Goodbye, my sweet prince, hätte Scar eigentlich sagen sollen, als er ihn da runterwirft in die Gnus hinein. Und das haben sie dann wieder zurückgeschraubt ein bisschen, weil das wurde dann so viel, dass das irgendwie gezwungen wirkte. Ja, und dieses Long Live the King ist auch viel stärker. Ja. Weiß ich nicht, ob das stärker ist. Also Goodbye, my sweet prince, finde ich auch nicht schlecht. Na, ich finde, es gibt Scar ein bisschen mehr Tiefe. Also Scar ist ja ein sehr eindimensionaler Bösewicht, aber das ist ein Moment, wo wirklich sein Zorn rauskommt und nicht seine Hinterhältigkeit. Ja. Zum Thema Hinterhältigkeit, sie haben, also beim Voice Acting ist es noch da, ne? Das britische Shakespeare'sche, wir haben Scar, der gesprochen wird von Jeremy Irons. Und der macht das so großartig. Alter. Sind wir jetzt schon bei den Figuren? Sind wir bei Scar? Wir sind bei Scar von Jeremy Irons gesprochen und um den zweiten großen Briten einzuwerfen, du darfst es sagen, das ist dein Brite. Was? Achso, Nathan Lane meinst du? Nee. Nathan Lane ist ja kein Brite. Nein. Rowan Atkinson. Ach, Rowan Atkinson. Sasu. Oh, der ist so großartig. Er macht das sehr gut. Aber Scar, unser Bösewicht. Unser wirklich eindimensionaler Bösewicht, der getrieben ist von seinem Neid auf den König. Auf den Königsthron. Ist er so eindimensional? Weiß ich nicht genau. Yes. Also ich hab sofort aufgeschrieben, Scar ist vor allem depressiv, oder? Der sitzt viel einfach da und starrt vor sich hin, und dann kommt Simba und er denkt sich, oh Alter, musst du mich jetzt noch, okay, hier. Und dann zwischendurch habe ich sogar das Gefühl, dass er ein kleines bisschen Gefallen daran findet, ein Mentor zu sein für den Kleinen, aber ihn zu sehr hasst für das, wofür er steht, und deswegen da auch nicht über seinen Schatten springen kann und wirklich Mentor sein kann, aber das gerne wäre. Scar findet es geil, dass Simba ihn cool findet, ne? Ja, total. Wer bist du, der böse Onkel? Es ist schön. Ja, natürlich hat er so auch mit seinem Song und mit seinem, oh, ich bin nur von Idioten umgeben. Er ist ein arroganter Snob. Natürlich. Aber ich finde dieses Shakespeare'sche, was er da in der Stimme hat, finde ich so großartig und täuscht eine Dreidimensionalität vor, die er vielleicht wirklich nicht hat. Aber ich finde es großartig. Ich finde, er ist vor allem der hinterhältige Intrigant. Auch der dann ja auch immer mal wieder seine Feigheit zeigen darf, was ja auch so ein typischer Bösewicht Eigenschaft ist, dass er einfach nur feige ist, dass er sich versucht, aus Situationen rauszureden und das gleichzeitig als Überlegenheit markiert. Also der erste Konflikt, den er mit Mufasa hat, wenn er sagt, naja, du bist vielleicht der Starke, aber ich bin der Intelligente. I got the lion's share. Und ja, also ich fand ihn schon ziemlich eindimensional, was das Hinterhältige betrifft, was so das Wieselige betrifft und dass er als Löwe viel rumliegt. Ich meine, Mufasa liegt auch viel rum, das sind halt männliche Löwen, die machen nichts anderes. Sein Gesichtsausdruck und seine Art und Weise zu reagieren ist schon wirklich sehr depressiv. Ich hatte eher so das Gefühl, er ist gelangweilt. Naja, so ein bisschen diese arrogante Gelangweiltheit und weiß nicht so richtig mit sich anzufangen. Ich weiß nicht, ob Depression das... Und ich glaube, es ist ein kleines bisschen unterstützt davon, aber das kann man auch völlig anders sehen, dass er dann, wenn er das alles bekommt, was er da will, er will ja König sein, dann liegt er auch wieder nur rum. Natürlich. Er macht nichts, er kriegt das nicht hin. Er will eigentlich nur König sein, um König zu sein, um diesen Titel zu haben, um dieses Gefühl von, okay, ich hab's geschafft. Aber das, was man dann machen muss, das kriegt er ja nicht auf die Reihe. Er ist ja dann kein König im eigentlichen Sinne, sondern er ist einfach nur ein Despot, der da sitzt und sagt, ihr macht jetzt, was ich will. Und für mich ist das aber auch ein Teil dieser Depression. Wenn man sagt, okay, wenn das anders wäre, dann wäre alles viel besser. Wenn das alles anders wäre, dann wäre alles viel besser. Aber eigentlich trägst du dich die ganze Zeit mit dir rum. Du kommst ja nicht aus deiner Haut raus und deine Depression wird dich begleiten. Und dann kommst du auch nicht in die Verlegenheit, dann plötzlich aktiv zu werden und was zu machen. Wir haben hier einen Moment, wo Scar sagt, was er will. Das ist sein Song. Das ist der einzige Moment, wo wir wirklich erfahren, weil er die ganze Zeit irgendwie Masken trägt und immer hinterhältig ist und immer lügt. Und es gibt diesen einen Song, wo er ganz frei heraus sagt, was er vorhat. Ja. Ganz interessant übrigens, weil die Unterscheidung zwischen Disney Villains und Disney Princesses wird ja meistens damit getroffen, dass die Prinzessinnen haben den I Want Song, was sie wollen. Die Ariel, die singt, ich will, möchte ein Mensch sein. Und die Bösewichte haben den klassischen Ich Bin Song. Und hier haben wir einen Bösewicht, der einen I Want Song mit seinen Plänen macht, der sich innerhalb von 2 Minuten von ein bisschen Konspiration mit 3 Hyänen zu einem fucking Nazi-Lied entwickelt. Das ist so krass. Und da musste ich gleich nochmal Leni Riefenstahl googeln. Die Bilder, die da aus der Nazi-Zeit gekommen sind, die sind ja wirklich sehr 1:1 mit Sie haben bewusst die Farben auch genommen. Oh. Und ich meine, jeder mag die Disney-Bösewicht-Songs, weil die Bösewicht-Songs einfach immer das Beste sind. Absolut. Das ist hier schon extrem gut. Oh Mann, ist das ein starker Bösewicht-Song. Wahnsinnig guter Song. Dieses majestätische Be Prepared und dieses sich steigern, dieses immer krasser werden. Es gibt offensichtlich unterschiedliche Meinungen darüber, wer was gesungen hat. Ja, ja, genau. Es scheint so, als ob Jeremy Irons einen Teil davon gesungen hatte, so den ersten Teil, und dann irgendwann übernimmt ein anderer. Jim Cummings. Und der wird auch als Credits, in den Credits genannt, ne? Und Jim Cummings sagt, ich habe das gesungen. Jeremy Irons sagt, nee, ich habe das gesungen. Die haben das einfach zusammengemixt. Ja, ja, ja. Das ist offensichtlich, ist im Schnitt sind dann Sachen zusammengeworfen worden. Jeremy Irons kann den Song singen. Es gibt ein Live-Konzert auf Disney Plus von König der Löwen, 30-jähriges Jubiläum. Geil. Wo Jeremy Irons auf der Bühne steht und Be Prepared komplett singt. Er kann's. Schön. Naja, es ist sowieso, was so die Stimmen, die das sagen und die singen betrifft, ist dieser Film sehr ein Mixed Bag, sagen wir so. Ja. Also die haben da schon viel zusammengeschüttelt. Ja. Und so. Ich weiß nicht genau, ob sie sich da immer einen Gefallen getan haben mit, aber das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich höre es nicht einmal. Ich höre nicht, wie sich von Simba die Singstimme und Redestimme unterscheiden. Nee. Timon und Pumba werden ja sowieso von ihren Voice Actors gesungen, ne? Timon und Pumba. Ja. Genau, aber Simba nicht. Genau. Ja, aber es ist am Ende, was ich höre, wie du sagst, ich habe keinen Roadblock oder sowas, ne? Ich habe keinen Stein, der mir im Weg gelegt wird, über den ich erst rüberklettern muss, sondern es ist alles seamless. Absolut in Ordnung. Ich weiß bloß nicht wegen der armen Schauspieler oder wegen der, wo man dann denkt, ja, der hat das so geil gesungen, warum hätte er das nicht auch gleich sprechen können und so, weil er nicht berühmt genug war? Haha, toll. Ja, genau das ist es, aber genau, Jonathan Taylor Thomas hat Simba gesprochen als Kind. Ja, weil der war bei, hör mal, wer der hämmert. Er war der große Star. Er war der große Jungschauspieler-Star. Ja. Den haben sie dann genommen und und der macht das sehr gut, ne? So ist nicht. Nein, absolut. Total großartig. Das ist eine tolle Stimme, aber dadurch geht natürlich die Gesangsstimme, die von, Moment, jetzt muss ich gucken, von Jason Weaver kommt. Geht total unter. Ja, beziehungsweise sein Name ist halt einfach, der wichtige Name ist Jonathan Taylor Thomas. Ja. Und beim Erwachsenen Simba ist genauso. Matthew Broderick ist der große Star, der aus den 80ern, der die Teenie-Filme gedreht hat. Der auch singen kann, der ja auch im Musical groß geworden ist eigentlich. Genau. Ich frage mich, warum der das nicht gesungen hat. Ja. Sie haben Joseph Williams genommen aus der Band Toto. Für den Gesang vom erwachsenen Simba. Seltsam, sehr seltsam. Ja. Naja. Ja, aber ich finde Scar ist einer der wirklich besten Villains aller Zeiten, was Disney hervorgebracht hat. Wirklich ganz, ganz großartig. A, vom Gespräch, B, vom Song, B, von dem, was er so, wie wir es lieben, ihn zu hassen. Ja. Es ist wirklich großartig. Ja, sie haben es halt auch, es ist halt auch eine wirklich krasse Kombination aus zum einen Jeremy Irons Stimme, die wirklich dieses very British majestätische hat. Und da bin ich hinterhältiger. Beim Deutschen, bei der Übersetzung nicht immer zufrieden. Also auch bei dem Song nicht ganz. Mhm. Ich finde, der ist ganz gut, aber da ist das Englische wirklich nochmal besser. Da ist das Englische besser, auf jeden Fall, ja. Und dann aber auch die Zeichnung, ne? So dieses Scar bewegt sich mehr wie eine Hauskatze teilweise, also so eine schleichende, jagende Hauskatze. Stimmt. Du hast glaube ich, letzte Woche was gesagt, oh, wir müssen über gate-coded Villains reden. Stimmt. Ist Scar gate-coded? Ja, das ist total, absolut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in letzter Zeit, also dieses gate-coded war, weiß ich nicht, seit 20 Jahren oder sowas wird da mehr drüber gesprochen, dass man irgendwie so, dass Disney es immer wieder schafft, sehen wir Ursula in die kleine Meerjungfrau und so. Das sind so Sachen, wo Villains, wo Bösewichte total queer sind und man dann das Gefühl bekommt, dass Kindern so unterschwellig mitgegeben wird, dass das queer irgendwie was Böses ist, auch wenn es Spaß macht, ihn zuzuschauen, ist es etwas, was nicht erstrebenswert ist. Ja, was so aus der Norm rausfällt, ne? Also sagen wir, was damit erzählt wird. Es ist ein Verhalten, das aus der Norm rausfällt, nämlich er verhält sich nicht so männlich wie Mufasa und Simba, sondern er hat weibliche Züge auch immer man es nennen will. Er bedient diese Klischees von einem Mann, der sich ein wenig eleganter bewegt. Genau. Ja. Der ein bisschen exaltierter ist in seiner Art zu reden. Ja. Und das wird als von der Norm abweichend und deswegen auch das Böse fördernd erzählt. Ja. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Was ich interessant finde, ist, dass in den letzten 2-3 Jahren die Diskussion so ein bisschen sich verändert hat, weil die Community das mehr für sich annimmt einfach und sagt, ja, wir definieren das jetzt einfach um für uns und freuen uns einfach und nehmen das an, damit wir das auch sein dürfen, damit wir auch unsere Queerness damit ihr auch ein Zuhause hat, eine Heimat hat und das nicht nur im Bösen sehen, sondern dann auch irgendwie das dem mehr hinzuzufügen. Scar ist halt auch wirklich ganz oft einfach elegant, ne? Er ist auch irgendwie, er ist eine coole Sau. Er ist absolut eine coole Socke. Auch sein Zynismus, total, ne? Man liebt es. Er ist der einzige von den Löwen, der ein bisschen Humor hat. Ja, ja, ja. Also auch wie er mit Simba umgeht und was er ihm so erzählt, was er so an Nebensätzen. Das Schlimmste ist natürlich dann, und da bin ich dann nicht mehr auf seiner Seite, wenn der kleine Simba fragt, es ist eine tolle Überraschung und er sagt, it's to die for. Und das ist so hart. Das ist der Peak, ne? Yeah. Dieser Boshaftigkeit und dieses Zynismus, den er hat. Aber davor, alles attitude. Davor, da gehe ich voll mit, ne? Ja. Das liebe ich. Reden wir mal von Simba. Little Brat Simba. Yeah. Oh, ich find's so, ich muss sagen, als Kind habe ich das nicht gesehen und so, da bin ich voll auf der Seite von Simba und so. Und jetzt sehe ich dieses Brat und ich bin aber inzwischen über diesen Berg hinaus und find's auch wieder geil. Es ist cool. Zwischendurch fand ich es so ein bisschen so, nerv nicht. Aber inzwischen finde ich es so geil, was für eine Attitüde der hat. Ja. Das Coole ist ja, dass wir auch, also wir erleben ja auch die Entwicklung von Simba, ne? Also er muss am Anfang als Großmaul, dass glaubt, die Welt liegt ihm zu Füßen dargestellt werden, damit wir später sehen, wie er sowas wie Demut lernt. Mhm. Hast du den Morning Report gesehen? Nochmal? Es gibt diesen einen Song, der rausgeschnitten wurde. Ach so, ja, nee, habe ich nicht. Wo eigentlich Sasu dem Mufasa sagt, was los ist im Dschungel und so den Morning Report auch quasi singt. Das ist fast so ein halber Rap. Ja. Und währenddessen macht Simba seine Jagdübungen. Die sind ja im Film noch drin. Genau, genau. Und dem rausgeschnittenen springt er dann auf Sasu und singt dann selbst den Morning Report und jagt währenddessen Sasu. Geil. Und es ist eine wirklich niedliche Szene, die halt auch nochmal so zeigt, wie selbstgefällig, selbstverliebt und großmäulig und arrogant einfach mal Simba ist. Oh, geil. Und das haben wir dann ja auch in seinem zweiten großen Song, den ich vor allem geil finde, weil er ästhetisch komplett raussticht aus allem anderen. Das fand ich so seltsam, weil das kein Konzept ist, weil nicht bei jedem Song plötzlich die Zeichentechnik sich ändert. Aber in diesem Song ist plötzlich der Stil anders. I just can't wait till that dies. Ja. Oh, yay, stirb, Vater, ich will König werden. Es ist geil, weil wir plötzlich in diese Cartoon-Welt reingeworfen werden. Ja, ja. Und auch in diese traditionelle Disney-Cartoon-Welt mit so ein bisschen expressionistischen Einsprengseln. Ja, genau, genau. Es ist geil. Es ist großartig. Es ist ein toller Song mit Sasu dazwischen, der da immer wieder dazwischen redet. Ja. Ist das ganz, ganz toll. Ich finde auch, dass Ron Atkinson einen Höllenjob macht da. Oh, Ron Atkinson. So viel Ausdruck und immer das so gut. Ah, wie schön. Und Jason Weaver, und es ist einfach, es ist eine wirklich geile Nummer. Und ich finde, es ist der erste richtig harte Ohrwurm in diesem Film, wo du denkst, wow, das werde ich jetzt nicht los. Und Gott sei Dank wird es dann nachher von Hakuna Matata einmal weggestoßen. aber was für ein Ohrwurm und was für eine Energie, wenn sie dann durchtanzen durch diese ganzen Tiere. Genau, dann hast du Sasu, der hinterherfliegt, der im Song wunderbar mitsingt. Ne? So dieses, wenn sie singen, das nie wieder das, nie wieder das. Und er immer so irgendwie versucht, sich reinzumischen. Und ich finde es toll, dass er nicht singen kann. Ja. Also Ron Atkinson ist nicht der beste Sänger, aber er macht das so toll. Ach, wie schön. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das. Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Und dann, um den Faden wieder aufzunehmen und irgendwie wieder so in eine Reihenfolge zu kommen, Be Prepared haben wir schon, darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Wir haben unsere drei Sidekicks des Bösewichts, nämlich Chansey, Banzai und Ed, unsere drei Hyänen. Whoopi Goldberg als Chansey und Whoopi Goldberg gut. Hat so eine geile Stimme. Ja, die kriegt das so gut hin. Und die ist ja auch relativ jung gewesen, wenn ich das jetzt so abstrahiere. Ja, sie war schon Star. Das war so die Ghost-Nachricht von Sam. Ja, okay. Aber ihre Stimme ist nur kratziger geworden mit der Zeit. Ja, und ich absolut. Hätte eigentlich gerne eine Version von dieser Figur in der wirklich kratzigen heutigen Version von Whoopi Goldberg. Das wäre noch geiler, glaube ich. Im Deutschen von Hella von Sinnen gesprochen, ne? Ach, das habe ich nicht. Auch sehr passend nicht und auch eine sehr coole deutsche Stimme. Okay. Ja, auf jeden Fall finde ich großartig, dass die drei wirklich unterscheidbare Figuren sind. Du hast ja oft in so Filmen, gerade in Trickfilmen, Sidekicks, die so, wenn sie zu dritt kommen oder in einer Gruppe oder sowas, du hast keine individuellen Charaktere, weil du das als einen Sidekick begreifst vielleicht als Regisseur. Aber die haben alle unterscheidbare Traits. Mhm. Ich höre sofort raus, wer es ist und ich sehe auch, wer es ist. Der eine lacht ja auch nur in Manisch, das war's. Jim Cummings nochmal. Ganz toll. Chansey ist ganz eindeutig die Anführerin. Ja. Übrigens auch, es gibt so ein paar Momente, wo der Film tatsächlich die Realität trifft und das ist es. Die Frauen haben nämlich bei den Hyänen das Sagen. Ja, und bei den Löwen eigentlich auch. Bei den Löwen auch, aber da wird es nicht gezeigt. Mhm. Bei den Löwen haben offensichtlich zumindest in diesem Film die Männer das Sagen und sind die Könige. Genau, Chansey als Anführerin, die Whoopi Goldberg ganz toll und sei dann von Cheech Marin, von unserem Kifferkomödienfreund. Es ist super. Die drei sorgen für so viele geile Lacher. Ja. Sie schaffen es trotzdem, dass die Hyänen in den richtigen Momenten auch fucking bedrohlich sind. Ne? Ja, so genau. So albern sie Sidekicks sind, wenn sie einzeln zu sehen sind, wenn du merkst, jetzt wird's ernst und jetzt wollen sie dich zerfleischen, dann ist es auch verdammt ernst und verdammt gruselig. Ja. Aber es ist super. Dieses Begriffsstutzige. Ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, dass Mufasa weg sein wird. Ist er krank? Ja. Was? Hast du nicht zugehört? Also so krass, er singt in dem Song, dass die Hyänen dumm sind. Dass er die Hyänen nur ausnutzen will, um an die Macht zu kommen. Und sie sind einfach, es ist wirklich Nazi-Ideologie. Ne? Ja, total. Er sagt, und wir machen das so und so und es geht eigentlich nur um mich. Genau. Und die Hyänen stehen aber bereit. Geil. Ne. Oh, ist das schön. Ah, ja, und da gibt es auch, die deutsche Synchro ist auch wirklich toll an der Stelle. Was für eine großartige Szene, wenn die Hyänen Simba eingekreist haben und er sein Rohr rauslässt und dann machen sie sich voll drüber lustig und sagen, komm noch einmal. Und dann kommt dieses laute Rohr und wir sind wirklich alles, wow, was ist jetzt passiert? Aha. Und dann kommt Mufasa angesprungen. Toller Gänsehaut-Moment. Apropos Rohr, ich habe irgendwo gelesen und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, nachdem ich den nochmal gehört habe, die ganzen Sachen. Dass nicht ein einziges Rohr aus einem Löwenmaul kommt, sondern alles von irgendeinem Typen, der immer wieder für Tiergeräusche engagiert wurde. Oh mein Gott. Also es ist wirklich ein Typ anscheinend, der für alle möglichen Filme irgendwelche Tiergeräusche gemacht hat, der diese Löwengeräusche schafft. Krass. Also ich hoffe, dass das stimmt. Ja. Aber ich habe es irgendwo gelesen, wo ich auch nicht sofort gedacht habe, nee, das kann nicht sein, das ist eine blödsinnige Quelle. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also halte ich für total denkbar, auch einfach, weil sie ein bestimmtes Rohr haben. Ja. Und bestimmte Rohrs, die auch, da haben wir dann halt doch so noch so diese Disney-Anthropomorphisierung drin, dass die tierischen Geräusche, die wir hören, immer sehr viel Ausdruck von eher menschlichen Emotionen und Gedanken natürlich. Sind. Ja, ja. Okay, wir haben eine große CGI-Action-Szene. Mhm. Das war so die... Da müssen wir drüber reden. Das ist schon krass. Ja, das war die Zeit, in der Disney angefangen hat mit Ariel. Das war ein First für die Disney-Renaissance-Filme bei Ariel, die Meerjungfrau, dass sie angefangen haben, mit Computeranimationen Zeichentrick anzureichern. Ich dachte, das wäre bei Beauty and the Beast das erste Mal gewesen. Bei Ariel gibt es auch schon Momente. Noch nicht so viel. Bei Beauty and the Beast ist es vor allem auffällig, weil es auffällig ist. Bei Beauty and the Beast ist nämlich diese Tanzszene, genau. Wo du drauf guckst und denkst, oh, das ist eine 3D-Animation. Und da sind die Zeichentrickfiguren reingeflanscht. Bei Ariel war es ein bisschen subtiler. Da haben sie beim Meer und bei dem, wenn die Wellen tosen, da haben sie irgendwas gemacht mit Computeranimation. Aber hier ist es ja auch total subtil. Hier ist es auch voll subtil. Ich würde es überhaupt nicht erkennen, wenn ich es nicht wüsste. Ja. Diese Gnus, diese Hunderten von Gnus, die da lang rasen und den armen Mufasa niedertrampeln. Übrigens ganz kurz, bevor wir da reingehen. Ja. Löwen können reden und sind intelligent. Paviane auch. Mhm. Oder Mandrill. Oder was auch immer. Ja. Hyänen auch. Warum sind die Gnus nicht schuld, wenn sie ihn zu Tode trampeln? Warum wird denen nicht zugestanden, dass sie ja auch einmal mal kurz innehalten könnten und sagen könnten, huch, hier ist jemand Fremdes. Wollen wir mal aus dem Weg gehen? Die sind einfach nur in Panik, die Tiere. Und wir sehen ja vorher andere Pflanzenfresser, die auch offensichtlich reden können, weil wir haben diese Momente, wo in dem Song I Just Can't Wait to Be King, wo sie irgendwas dem Nilpferd ins Ohr flüstern und dann wird das weitergetragen zu den Elefanten. Also da wird offensichtlich konspiriert. Wir gehen eigentlich davon aus, dass wir uns in einer Welt befinden, in der alle Tiere reden können. Ja, genau. Und intelligent sind und auch im richtigen Moment sagen können, Moment, lass uns mal kurz sortieren. Ja. Aber das ist dann wahrscheinlich nicht zu viel Panik in diesem Moment. Ja, weiß nicht. Und das Ding ist halt, dass auch keiner im Film das irgendwann mal aufs Tableau bringt. Ne? Das Nein. wird nicht besprochen. Das sind halt einfach die wilden Gnus, die können nichts dafür. Ja. Stampedes sind einfach gefährlich. Das ist, wenn du als Löwe vor was Angst haben musst, dann ist es halt das. Ja, okay. Okay, aber das wurde am Computer simuliert. Die haben ganz viele rote Punkte und blaue Punkte und so, haben denen verschiedene Eigenschaften am Computer gegeben, was damals schon ging, und die einfach rennen lassen, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Dann sind die gegeneinander gestoßen und haben festgestellt, okay, so Gnus würden jetzt nicht gegeneinander stoßen, dann müssen wir die so wie so Magneten voneinander abstoßen lassen, haben denen also mehrere Eigenschaften noch am Computer gegeben, damit sie eine gewisse Richtung nehmen und auch einem Gnu folgen, und dann wurde das simuliert am Computer und dann hat ein Zeichner ein Gnu vorgezeichnet, und zwar in der ganzen, im Walking Cycle nennt man das, also wie ein Huf vor den anderen gesetzt, bis der Cycle, wie nennt man das im Deutschen? Der Bewegungsablauf einmal durch ist, ne? Dass er von vorne anfangen kann und man das Gefühl hat, okay, die läuft jetzt unendlich. Diesen hat er einmal gemalt, in den Computer geworfen, und dann hat jeder einzelne blaue und rote Punkt, den die da hatten, dieses Gnu bekommen. Und das 1994. Ja, 2 Jahre. Zwei Jahre haben sie gebraucht dafür. Krass, drei Jahre sogar. Sie haben 3 Jahre an diesem Ding gearbeitet. Wie lange dauert die Szene? 2,5 Minuten? Ja, höchstens. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist so krass. Weil die auch so viel Vorarbeit leisten mussten. Ne? Die Rechner haben nicht 3 Jahre lang gerechnet, aber die mussten halt wirklich das alles auch erst erfinden. Disney hat ja auch eine große Geschichte von, wir erfinden einfach die Technik für das, was wir vorhaben. Und ja, was die an Erfindergeister haben was die alles erfunden haben, nur um bestimmte Sachen jetzt machen zu können. Es war halt, wir befinden uns in der Zeit kurz vor Computeranimation. Wann kommt Toy Story raus? 96? Irgendwie Weiß ich nicht genau. Aber es ist so, also das ist alles noch in den Anfängen, und es ist so, vor allem in Live-Action-Filmen, in großen Filmen haben wir das, dass Computeranimation eingesetzt wird zur Unterstützung. Wir haben über Terminator 2 geredet, der war Anfang der 90er, wo sehr viel mit CGI gemacht wurde, was auch ein großes Ding war. Ja. Und ja, Disney war weit vorne dabei, wenn es da darum ging, das mit einfließen zu lassen. Und sie haben es wirklich geschafft. Ich glaube, Beauty and the Beast ist so ein bisschen eine Ausnahme, wo diese Tanzszene ein bisschen zu viel ist. Okay. Aber sie haben es sonst geschafft, das einfach in ihre Filme einzubauen, ohne dass es wie ein Fremdkörper wirkt. Ja. Was andere Filme späterer Generationen halt komplett falsch machen sollten. Ja, ja, ja. Dass sie angefangen haben, Computeranimation so inflationär zu benutzen, dass man dann halt doch gemerkt hat, dass es merkwürdig ist. Was Steven Spielberg auch richtig gemacht hat mit Jurassic Park. Ja, genau. Viel genau. Mechatronics dazwischen und dir fällt es kaum auf, dass da mal ein CGI-Saurier durchs Bild läuft. Genau. Und das wird vor allem dann gemacht, nicht weil man es kann und jetzt einfach überall, sondern wo brauchen wir es wirklich? Ja. Diese Gnu-Szene hätten sie so in der Form zeichnerisch nicht lösen können, weil das so wahnsinnig viele bewegende Elemente sind, dass sie da 10 Jahre dran gesessen hätten. Das hätte nicht funktioniert. So. Ist das die traurigste Szene der Filmgeschichte? Absolut. Was? Warum? Also Disney muss immer, warum müssen immer Eltern sterben? Selbst mein Sohn sagt, warum müssen immer Eltern sterben? Wirklich? Ja, es ist einfach so. Aber vorher waren die immer nur in Backstories irgendwann mal gestorben. Oder? Bambi? Bambi, ja. Aber Bambi, Moment, nein, Bambi ist auch off. Ja, aber hast den Schuss und die Vögel fliegen hoch. Ja, aber und das ist fucking devastating. Aber Bambi ist wirklich im Off gekillt und natürlich ist das ein wesentliches Thema davon, aber hier sehen wir live dabei zu, wie ein Löwe niedergetrampelt wird und stirbt. Simba sieht live dabei zu. Und Simba, der sich dann noch an ihn rankuschelt unter seine und sagt, Papa, Papa, steh auf, lass uns nach Hause gehen. Oh Gott, das ist so schrecklich. Fuck, Alter. Es ist wirklich groß gemacht und es ist halt auch ein ganz zentralen Punkt und es ist wirklich so eine traurige Szene. Ja, absolut. Dieser ganze Moment, auch diese Einsamkeit, ne, wenn er in die Schlucht kommt und dann so sagt, Papa, und dann haben wir dieses letzte Gnu, das da noch vorbeiläuft. Ja. Genau richtig platziert und dann legt sich der Staub und dann sieht er seinen toten Vater da liegen. Oh. Was für eine krasse Szene. Und er beweist wieder sehr, sehr gutes Timing, weil er es schafft, überhaupt der ganze Film, ne, sehr, sehr gutes Timing. Aber hier er schafft es, diesen Moment zu schaffen, durch dieses sich niederlegende Staubding. Simba sieht seinen Vater und legt sich dazu, hat diesen Moment der Realisation und so. Und auch wir können als Zuschauer gut mittrauern, aber im genau richtigen Moment legt sich hinten der Staub und Scar kommt rein. Und alle so, buh. Ja, genau. Und dann geht's weiter, ne? Ja. Also der Film sagt, okay, wir haben diesen Moment, aber es muss weitergehen. Wir müssen, ist alles im Fluss, ne? Wir müssen jetzt den Kleinen rausschicken, der muss da auf Simon und Pumba treffen. Und es ist toll, es ist ein richtig gutes Timing. Ja, absolut. Das, ich kann mich nur wiederholen, ist das, was an Perfektion grenzt. Wie das erzählt wird, mit welcher Dramaturgie, mit welchen Sprüngen. Was Disney schon immer gut konnte, das haben sie bei Bambi auch hingekriegt. Diese Wechsel von wirklich harten, düsteren Momenten, traurigen, tragischen Momenten hin zu leichter Comedy und von Action zu diesem Moment und wieder zurück und so weiter, ohne dass du das Gefühl hast, wow, das ist jetzt aber zu viel, das reißt mich jetzt raus. Ja. Sondern sie tragen dich wirklich durch diese Emotionen und Wüste, Timon, Pumba, yes. Nathan Lane und Ernie Isabella. Ah, oh, so gut. Die haben ja eigentlich für die Hyänen vorgesprochen, ne? Und dann waren die so lustig zusammen, dass die Timon und Pumba bekommen haben. So gut, die beiden. Ja. Auch was die so improvisieren zwischendurch und so. Also Nathan Lane ist sowieso einer der großartigsten Gestalten da. Es ist so toll. Und dann hat er auch noch dieses, was ich am Eingang gesungen habe. Was, soll ich jetzt Hula tanzen oder was? Und jetzt soll ich einen Fummel anziehen und Hula tanzen? Und Nathan Lane war in seiner Karriere mehr als einmal, zweimal, zehnmal im Fummel. Das passt so zu ihm, es ist unglaublich. Im Deutschen übrigens gesprochen von Ilja Richter. Ah, okay. Ja, sie sind einfach sauwitzig. Und man kann drüber herziehen, dass Hakuna Matata so ein totgespielter Song ist und dass es so ein nerviger Ohrwurm ist und dass es so ein seichtes Lied ist und so weiter. Es ist der beste Song für die Stille. Es ist so großartig. Es ist total großartig. Perfekter Song. Es ist ähnlich wie bei Frozen. Ja, wir haben Let It Go total oft gehört, aber es ist trotzdem ein guter Song. Ja, es ist vollkommen egal, dass wir das 1000 Mal gehört haben. Mhm. Wenn man sich das Stück an und für sich anschaut, das Storytelling, das in diesem Stück betrieben wird, wie innerhalb von wenigen Minuten die Beziehung zwischen Timon und Pumba auf den Punkt gebracht wird in einem Song. Ich bin blown away davon, weil das ist ja nicht viel Zeit. Nein. Sondern wir haben innerhalb von wenigen Minuten oder halber Minute oder sowas, haben wir das Gefühl, es sind die besten Freunde aller Zeiten. Ja. Also nicht nur die beiden, klar, das nehmen wir denen schon in der ersten zwei Sekunden ab, dass die besten Freunde aller Zeiten sind. Aber dann auch noch mit Simba dazu. Und was für ein geiles Gay-Couple, ja, das ein Kind großzieht und ein perfekt, also das beste Argument, was Disney vielleicht gar nicht beabsichtigt hat, für gleichgeschlechtliche Paare, dass die ein ganz normal ein Kind, yeah, aufziehen können. Es ist so toll. Sie machen ihn halt zum Vegetarier? Okay. Ja. Nee, nicht zum Vegetarier. Moment mal, das ist kein Vegetarismus. Nein, das was ist sie kein da Vegetarismus. Sie töten verdammt viele Käfer. Mhm. Man könnte sagen, sie töten mit ihren Fressorgien deutlich mehr Tiere als die Löwen, die halt einmal in der Woche einen Knu erlegen. Gibt es einen Begriff dafür? Weil es gibt ja Pesketarier mit Fisch und so. Gute Frage, keine Ahnung. Insektotarier. Und das Ganze erzählt in einem wirklich coolen Song. Übrigens, diese Fahrtstelle. Ja. Es gibt das Jubiläumskonzert, das, wir reden auch noch über das Remake, da wird es ja, ja auch neu interpretiert. Ja. Bei dem 30-jährigen Jubiläumskonzert treten Nathan Lane und Ernie Isabella auf und singen auch wieder den Song. Geil. Und Ernie Isabella singt das Fahrtet. Ah. Oh. Und wie Nathan Lane sagt dann, ah nee, genau, der sagt dann, warum hast du mich nicht gestoppt? Und ich weiß nicht mehr genau wie, aber auf jeden Fall ist dann das Thema, dass er 30 Jahre warten musste, um es endlich rauszulassen. Und dass es aber total befreiend ist, dass er es endlich rauslassen konnte. Schön. Es ist so ein billiger Witz, aber es funktioniert in diesem Song so großartig. Es ist so toll. Ja. Nicht überhaupt vor den Kindern. Und das Gesicht von Simba. Wir haben überhaupt nicht über die geilen Mimiken von, ja, den Tieren gesprochen. Ja. Es ist so unglaublich. Und es wird sehr, sehr traurig, wenn wir nachher über die andere Animationsfilmversion davon reden, 2019. Ja. Die haben hier so tolle Ausdrücke. Und die absoluten Highlights sind bei Simba, finde ich. Wie Simba in dieses gelobte Land reinschaut, was sie da plötzlich, ja, aufmachen. Und er so begeistert die Kinnlande fallen lässt. Und es ist so das Geilste, was er je in seinem Leben, ja, gesehen hat. Und wie das nur ihr? In diesem einen Bild von ihm, wie er guckt. Es ist toll. Ja, Simba ist halt auch das sind unsere Reaction-Shots. Ne? Wir, ja, reagieren, ja, mit Simba. Simba, genau, ist unsere Identifikationsfigur. Ja. Wir haben das ganz viel, egal ob er staunt über den Dschungel, in dem Timon und Pumba, mhm, leben, oder, mhm, ob er traurig ist, wenn Mufasa stirbt. Es ist einfach, unsere Emotionen werden einfach wiedergespiegelt in diesem Löwengesicht. Mhm. Und wie du schon sagst, Sie finden die richtige Mischung. Die Tiere sind nicht so anthropomorphisiert, wie man es sonst von Disney-Filmen kennt. Ja. Aber sie haben dann halt doch diese menschlichen Emotionen genau bis zum richtigen Punkt, wo du sagst, ja, da kann ich mitgehen. Ja, voll. Aber es entsteht kein Uncanny Valley und wir werden noch über den Computeranimationsfilm reden, mhm, müssen. Ja, ja, ja. Ich glaube, ihr könnt euch darauf einstellen, die Episode wird ein bisschen länger. Nur mal so als Vorwarnung. Wir sind ja jetzt über eine Stunde schon. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Der Film hat jetzt seine Hälfte geschafft, ne? 45 Minuten. Wollen wir eine Intermission Halbzeit machen? Komm. Bitte gehen Sie auf Toilette. Und es ist ja wirklich ein Intermission. Ne? Wir haben jetzt eine Montage, wie Simba älter wird, wenn er mit Timon und Pumba umherzieht. Ja, ja. Und auch hier wieder, wir haben Hakuna Matata ist ein 2-Minuten-Song, 3-Minuten-Song. Ja, ja, ja. Und wir haben einfach, wie wir wissen danach, wie Simba bei Timon und Pumba alt geworden, zum jungen Erwachsenen geworden ist, ja, wie er sich mit ihnen angefreundet hat, ja, wie sein Leben aussieht, was er da gerade hat, was ihm was bedeutet. Mhm. Perfekte Erzählkunst. Absolut. In der anderen Verfilmung 2019, finde ich nämlich, kommt das ein bisschen zu kurz aus irgendwelchen komischen Gründen, obwohl der Film länger ist. Und da habe ich mich, ich habe nämlich den als erstes nochmal gesehen. Ah, und dann diesen, das Original nochmal, ja, weil ich den frischer im Kopf haben wollte. Und da war ich, als ich die 2019er Version gesehen habe, war ich total irritiert und gedacht, oh, irgendwie ist das vom Timing her, ist das auch im Original so? Also komisches Timing irgendwie. Plötzlich ist er erwachsen und plötzlich ist irgendwie alles anders und so. Und die Verbindung ist nicht so da, wie ich das dachte, dass sie da gewesen wäre und hatte Angst vor dem Viewing der, ja, 1994er Version. Aber sie machen es großartig. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber ich finde tatsächlich die Timon und Pumba Szene ist das Beste im neuen Film. Ich finde, da funktioniert der neue Film und ich finde sogar, da hat er Dinge, die Gedanken aus König der Löwen erweitern, ja, zum Positiven. Also zum Beispiel, dass sie nicht allein in dem Dschungel unterwegs sind, okay, und dass sie noch einmal den Circle of Life in Frage stellen, weil das machen Timon und Pumba im neuen Film das und das macht der Film hier nicht. Okay, da können wir dann nachher nochmal, genau, drüber reden. Diskutieren wir nachher drüber. Wir müssen jetzt erstmal zu Sex kommen. Weil, ja, immer, man kann nicht über den Lion King reden, ohne über Sex zu reden. Das ist wichtig. Und ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu viel Fantasie habe, aber wenn die Animatoren sich ganz viele Löwen angeschaut haben, um rauszufinden, wie der Walking Cycle ist und wie die sich bewegen und so, haben sie dann auch Löwen beim Sex beobachtet? Ich gehe davon aus. Weil der Blick von Nala sagt ja wohl alles. Ja, aber ich wollte zuerst mal zu dem harmloseren gehen. Der Blick von Nala, der Meme gewordene Dummy-Blick. Ist wirklich krass. Es ist einfach so ein horny Löwe. Ja, ja, krass. Sowas von. Sie haben ja davor auch so dieses Sexspielchen, wer oben liegen darf. Und wichtige Frage. Und sie einmal. Genau. Sie initiiert. Sie macht, ja, auf sie jeden fängt Fall an. Und das ist auch tatsächlich bei Löwen in freier Wildbahn. Ich kann nachher noch ganz viel zu Löwen erzählen, werde ich aber nicht. Bei Löwen in freier Wildbahn ist es auch so, dass die Weibchen sagen, du darfst jetzt. Nicht die Menschen. Und bei Löwen im Tierreich, wie wir alle wissen, wird sehr viel das getan, was wir im Menschenreich Vergewaltigung nennen würden. Bei Löwen ist es allerdings nicht so. Die Löwen haben ihre Jungs, die sie sich quasi als Escort-Service oder Bodyguards halten. Und die sagen so, jetzt zeige ich dir meinen Bauch, jetzt darfst du mich besteigen. Ach komm, wir sind jetzt gerade dabei. Die meisten Rudel haben maximal 4 männliche Löwen. Ja. Und es gibt aber nur eine Form von Löwe, eine Art von Löwe, die nur einen männlichen Anführer haben, wie das hier der Fall ist in diesem Film. Ich nehme jetzt Scar mal als Outcast, ne? Ja. Nicht als wirklich zugehörig. Es kommt relativ selten vor, was damit zusammenhängt, dass wenn die Löwen, also es kommt wirklich drauf an, es gibt unterschiedliche Arten von diesem Rudelleben, aber ja, es gibt meistens ein paar Menschen, die zusammenhalten, aber wenn zum Beispiel ein neuer Löwe reinkommt in ein Rudel, ja, dann neigt er dazu, die Jungen alle umzubringen. Genau, Jungen. Also er wird dann der Anführer. Genau. Genau, es darf ja keine anderen geben, außer seinen Blutlinie. Es gibt aber den Unterschied, dass halt Löwen fliehen. Löwenmenschen fliehen vor den stärkeren Löwen, die sie fressen wollen. Ja. Und die sind dann eine Zeit lang alleine unterwegs und dann kommt es halt einfach zu Löwen-Menschen-Koalitionen. Mhm. Weil die müssen in freier Wildbahn überleben, die sind nicht im großen Rudel. Ja. Und dann können sich Menschen anfreunden und wenn die dann einen neuen Rudel finden und da das Alpha-Tier ist das der falsche Begriff, keine Ahnung, wie man es nennt. Alpha-Tier ist auf jeden Fall irgendwie, benutzt glaube ich kein Biologe mehr. Auf jeden Fall, wenn sie den Löwen, der da das Sagen hat, umgebracht haben, dann bleiben sie zusammen und dadurch entsteht diese Rudel, in denen 2, 3 oder sogar 4 Menschen sind, dann aber hauptsächlich Weibchen. Ja. Bedeutet aber, wenn wir uns hier König der Löwen anschauen, müssen wir davon ausgehen, dass jedes Junges von Mufasa ist. Ja. Das heißt, Nala und Simba müssen Geschwister sein. Richtig. Das erzählt uns der Film nicht. Nein. Aber Achtung, ganz, ganz, ganz schwierig für unsere Konservativen zu ertragen. Inzest im Naturreich ist vollkommen normal. Aber es gibt tatsächlich einen Instinkt, der ein bisschen dafür sorgt, dass das nicht ständig passiert. Genau, auch die Löwen haben diesen Instinkt. Genau, weil nämlich junge Löwen, Simba in diesem Fall, männliche Löwen würden dann, wenn sie alt genug sind, losziehen und ein eigenes Rudel gründen quasi. Ja. Und eben nicht mit den Geschwistern zusammen. Genau. Wiederum neue Tiere. Um einfach dafür zu sorgen, dass sich Krankheiten nicht, weil es gibt einfach eine starke, dieser Ekel vor Inzest hat einfach einen starken natürlichen Ursprung. Mhm. Was im Film überhaupt nicht thematisiert wird, dass Löwen praktisch nicht jagen, Löwenmenschen, nur ganz wenig. Ja. Also es gibt, teilweise wird an der Jagd teilgenommen, aber die jagen, sind die Weibchen. Das macht Mufasa richtig. In Mufasa, also in dem ganz aktuellen Film von 2024, wird das thematisiert, dass die Aufgabe des Löwenkönigs ist, da rumzuliegen und sich ein bisschen zu wälzen, während die Frauen auf der Jagd sind. Und Mufasa ist so ein guter Jäger, weil er als Ausgestoßener quasi ganz viel mit den Weibchen unterwegs war und deswegen jagen gelernt hat von den Frauen. Das macht Mufasa Storytelling-technisch durchaus richtig und vor allem näher an der Realität. Aber im König der Löwen wird es auch gesagt. Scar erzählt das ganz viel, weil Scar keine Lust hat. Stimmt, Scar erzählt, ja, okay, du hast recht. Aber Scar ist ein schlechter König, ne? Ja, weil, ja. Wenn wir Mufasa am Anfang sehen, haben wir nicht das Gefühl, dass der ist, der die ganze Zeit die Frauen zur Jagd schickt. Das stimmt. Mufasa ist der seinem Sohn Jagen beibringt, was auch überhaupt nicht stimmt. Die Jungtiere lernen von den Weibchen jagen, weil die Weibchen besser jagen können als die Männchen. Aber ich verzeihe es dem Film total, weil ich finde, dass dieser Film eine wahnsinnig gute Vater-Sohn-Atmosphäre schafft. Ich finde, dass Mufasa Also ich glaube, in keinem anderen Film sehe ich einen Vater so nah an meinem Gefühl für einen Vater. Meine Biografie ist jetzt nicht so, dass ich mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt, als ich 2 war. Und ich habe ganz lange keine Vaterfigur gehabt in der Form. Aber in diesem Film sehe ich eine Vaterfigur. Ja. Und das finde ich krass. Das macht er durch Perspektive, ne? Immer von Simba schön hoch und dieser tiefen Stimme und dieser Güte, die er immer wieder ausstrahlt und dieses Bestrafen, was er da andeutet, ist ja auch nicht wirklich ein Bestrafen, sondern ein ich bin sehr enttäuscht von dir. Das ist die Mutter aller, ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, so mit 13 wahrscheinlich, wir haben festgestellt, dass wir älter waren, als der Film rauskam, genau. Das war voll irritierend. Ja. Gibt es ja diese Szene, genau, diese Bestrafungsszene, wo dann Simba in die große Fußspur von seinem Vater tritt. Mhm. Und ich habe überhaupt nicht über diese zweite Bedeutung nachgedacht, dass er feststellt, dass, oh, das sind große Fußspuren, die ich treten muss, sondern ich habe das damals vor allem so gesehen, oh, der sieht eine riesige Pfotenpranke. Oh nein, die wird mich gleich schlagen. Er sieht diesen riesigen Fußabdruck, diesen riesigen Pfotenabdruck von seinem Vater und hat Angst davor, vor der Bestrafung, die jetzt kommt von ihm. Wir haben als Zuschauer auch Angst, ne? weil das wird aufgebaut. Ja, total. Aber dann wird es nicht eingelöst. Genau. Und es wird toll eingelöst, weil Mufasa dann halt wirklich, also das ist die Art, wie er sein Kind erzieht. Genau. Ja. Und trotzdem ist er so ein verwöhntes Balk. Ja, total. Also eigentlich ist es merkwürdig, weil Mufasa und Sarabi machen ja als Eltern eigentlich alles richtig. Die bringen ihrem Sohn Demut bei, die sind wütend. Sie sagen ihm nicht die ganze Zeit, dass er der Größte ist, sondern Mufasa sagt ihm, ja, wir sind in diesem ewigen Kreis und auch das kleinste Tier ist genauso viel wert wie der große Löwe. Und trotzdem ist Simba so ein verwöhntes Balk. Das kann ja eigentlich nur ein Persönlichkeitsfehler sein. Nein, das ist vor allem einfach das Alter. Komm. Okay, stimmt, Du warst doch in dem Alter auch. Ja, und ich habe auch ein entitled. Kind, das in dem Alter ist. Siehst du. Ja. Und du bist ja wirklich ein Vater, der auch, also, der, weiß ich jetzt gar nicht genau, ehrlich gesagt. Ich weiß ja gar nicht, wie gut du wirklich bist. Los. Du bist, also, wenn du erzählst, also, wenn dein Sohn erzählen würde, wäre da natürlich was anderes drin, ne? Aber wenn du erzählst, klingt das immer, als wärst du ein guter Mufasa. Die Löwen kriegen übrigens eine schwarze Mähne. Das, was Scar ist, der gesunde Löwe in dem Rudel. Wenn Löwen so eine helle Mähne haben wie Mufasa oder Simba, ist nicht gut. Nicht gesund. Die machen keine 2 Jahre mehr. Ja, genau. Das ist einfach, tatsächlich das schwarze Pigment kommt bei starken, gesunden Löwen vor. Mm. Wenn das nicht vorkommt, heißt das, der Löwe ist zu schwach, um das zu produzieren. Dieser Löwe wird nicht lange überleben. Bedeutet das, dass unter Umständen Scar auch nicht nur gay-coded ist, sondern eben auch als POC? Ich hatte das so tatsächlich, ich hatte das so in Erinnerung, dass Scar, das ist schon länger her, dass ich den Film gesehen hatte, ich bin mit der Erwartung rangegangen, dass Scar sowas Arabisches hat, weil ich hatte so ein Gefühl von Jafar, wo der Bösewicht so sehr arabisch kodiert ist, und ich dachte, Scar wäre auch so, aber dafür ist er dann halt doch zu brittig. Das stimmt, ja. Ich habe es gar nicht als Black-Coated gelesen. Es gibt so viele Momente in der Disney-Filmgeschichte, wo Disney schwarze Stereotyp darstellt oder wir können über die Hyänen reden. Die Hyänen sind definitiv irgendwie so südamerikanisch, mexikanisch, irgendwie was in der Richtung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie Exotismus. Sie sind nicht die Europäer oder Amerikaner. Sie sind nicht die Kaukasen, die Löwen sind. Es sind zumindest die anderen aus dem anderen Land da drüben. Und es gibt ja ganz viele Beispiele in der Disney-Filmgeschichte, wo so Klischees benutzt werden für Figuren, die nicht eindeutig schwarz sind, aber die so dargestellt werden wie schwarz oder wie Mexikaner oder so. Ich fand es bei Scar nicht. Ich bin davon ausgegangen, ich habe es erwartet und dachte dann, der ist zu britisch dafür. Okay. Ich glaube, es ist wirklich ein ganz banales Farbding. Es ist schwarz, es ist die Farbe des Bösen, die düstere Farbe. Und der Sensemann ist auch nicht black-coded. Ja. Wir waren noch ganz kurz bei Biologie. Hyänen? Müssen wir jetzt noch über Hyänen reden? Dann kann ich das abhaken und sagen, wir haben das andere Matriarchat hier, ne? Genau, das richtige Matriarchat, wo die Frauen wirklich das Sagen haben und wo man Männchen und Weibchen nicht einfach so auseinanderhalten kann, weil die Weibchen wohl eine ziemlich große Klitoris haben, die vor allem im erigierten Zustand die Größe eines männlichen Penises erreicht, die allerdings bei den Weibchen relativ selten irrigiert ist, weil die Erektion ist ein Unterwürfigkeitsmerkmal. Die Männchen kriegen die Erektion, um zu zeigen, dass sie sich zurückziehen oder dass sie nicht kämpfen. Genau wie das Lachen übrigens auch ganz oft als Unterwürfigkeitsgeste benutzt wird. Wenn es Streit ums Essen gibt, Ja. Dann lacht die Hyäne, die sich zurückzieht und sagt, das darfst du fressen. Das ist teilweise total kontraintuitiv. Also unsere Vorstellungen von Hyänen entsprechen überhaupt nicht dem der Realität. Ja. Auch wie sie, also auch gerade, weil sie in Lion King so erzählt werden. Die Geschichte von den Hyänen, die Aasfresser sind, die den Löwen das Fleisch wegnehmen oder sich von den Resten bedienen, ist kompletter Bullshit. Es fressen viel öfter Löwen das Fleisch, das Aas von Hyänen als umgekehrt. Und Löwen verjagen Hyänen, nachdem die ein Tier gerissen haben und klauen ihnen das Fleisch. Das kommt in der Realität öfter vor als umgekehrt. Hyänen sind gute Jäger, Hyänen sind radikale, brutale Jäger. Deswegen haben sie unter anderem einen schlechten Ruf, weil Hyänen wirklich reißen. Also die sind wie Löwen auch Rudeltiere, jagen zusammen und hetzen ihre Beute einfach tot und zerreißen sie dann bei lebendigem Leib. Also sie hetzen sie, bis sie umfällt und dann zerreißen sie beim lebendigen Leib. Krass. Hyänen beim Jagen sind ziemlich brutal. Also es ist einfach kein schönes Bild. Okay. Und dann ist es aber halt so, dass dann oft die Löwen kommen, die nämlich doch ein bisschen fauler und ein bisschen langsamer sind und die verjagen. Und die gegen die großen Löwen haben die Hyänen in der Regel keine Chance, es sei denn, sie sind genug. Ja. Ja, das war auch schon das Wesentliche zu Hyänen. Es sind nicht die hässlichen Aasfresser, wie wir sie kennen. Und das Lachen ist nicht irgendwas Arrogantes oder Gehässiges oder Bösartiges. Das ist viel unsere zu menschlich. Menschliche Interpretation. Ja. Das Lachen von Hyänen ist meistens eine Unterwürfigkeitsgeste. Okay. Und es ist auch nicht das Geräusch, was von Hyänen am häufigsten kommt. Die grunzen viel mehr und knurren und so. Okay. Das Lachen ist halt einfach das Markante, was voll auffällt. Ja. Wir waren bei den Hyänen und bei den Jägern und jetzt sind wir wieder bei Simba, der Vegetarier geworden ist. Und Sex, ich wollte über Sex reden. Ich wollte über Sex reden, nicht Sex, der zwischen Löwen stattfindet, sondern Sex, das am Himmel geschrieben ist. Was? Simba und seine neuen Freunde schauen sich die Sterne an. Ja. Übrigens ist toll, dass Pumba der Einzige ist, der verstanden hat, wie das Weltall so funktioniert. Geil. Oh, ich dachte, es wären große brennende Bälle aus Gas. Ja, Pumba, bei dir ist alles aus Gas. Liegen da, unterhalten sich und Simba erzählt seine Geschichte, die er von seinem Vater kennt, dass das die Könige sind, die auf sie herabblicken und seine Freunde machen sich drüber lustig. Ja. Simba ist traurig, geht weg, fällt an dieser Klippe hin, Blüten lösen sich und fliegen in die Luft. Ja. Disney hat das geändert. Die Blüten, die wir jetzt sehen, sind einfach nur Blüten in der Luft. Vorher konnte man mit viel Fantasie sagen, da steht Sex. Was? Die Blüten schreiben in die Luft Sex. What? Und das wurde auch reingelesen und zwar, das wurde so ein bisschen Running Gag, viele Leute kennen das einfach als Meme aus dem Internet so, der Simba fällt hin, da wird Sex an den Himmel geschrieben, irgendein Zeichner hatte Spaß daran, das einzubauen. Ja. In den 90ern war das von einer Gruppe von radikalen Christen, von der American Life League, der Name ist Programm, es sind Pro-Life-Leute, wurde das als blutiger Ernst wahrgenommen. Die haben gesagt, guckt mal hier, der König der Löwen, der versaut unsere Kinder, boykottiert diesen Film. Der schreibt Sex in den Himmel, der will unsere Kinder, unsere jungen Kinder, Finger weg von unseren Kindern. Ihr wollt sie alle trans machen, die 90er-Jahre-Version. Ihr wollt sie alle zu Sex bringen. Ich habe jetzt gerade das Bild vor mir. Boykottiert das. Ich gucke mir das gerade an. Ja. Man braucht schon viel Fantasie, aber es geht. Disney hat gesagt, das ist kompletter Quatsch, was redet ihr da? Die Organisation, das muss man dazu sagen, hat auch vorher schon Disney-Filme boykottiert. Die waren einfach Disney-Gegner, weil Disney ihnen zu Vogue war, die 90er-Jahre-Version von Vogue. Ja. Mit dem ganzen Sexzeug und so weiter. Die haben auch schon andere Disney-Filme. Und Disney hat immer gesagt, nee, und die Leute, die dran beteiligt waren, absoluter Quatsch, wir haben da nicht Sex in den Himmel geschrieben, warum sollten wir das machen? Ja, genau. Und trotzdem hat Disney 2002 für den Re-Release und die neue DVD-Edition, deswegen hast du es jetzt auch nicht in diesem Film gesehen, das geändert, dass es diffuser ist, dass da weniger geschrieben ist. Okay. Tom Sito hat sich Jahre später dazu geäußert und hat gesagt, yep. Was, wirklich? SFX. SFX. Sie wollten einen Witz machen. Oh. Sie wollten einfach nur zeigen, hey, wir haben hier sehr viel Tricktechnik in diesem Film. Komm, wir verstecken das Wort SFX für Special Effects im Himmel. Nein. Woraufhin dann die christliche Organisation Sex drin gelesen hat. Es war ein kleiner Witz, eine kleine Verbeugung vor den Möglichkeiten der Technik. Ja. Guck mal, was wir alles mit CGI machen können. Auch guck mal, wie toll wir mittlerweile Blätter animieren können. Lasst uns als Insider-Gag für alle Filmschaffenden das hier drin verstecken. Die Christen gucken drauf und sagen, ficken! Das darf nicht sein! Ja, sehr schöne Geschichte. Ich hab's, super Geschichte. Aber ich habe es tatsächlich jetzt auch gesehen im Himmel, muss ich sagen. Ja, wenn man sich's anguckt, sie haben SFX dran geschrieben und wenn du SFX in den Himmel schreibst, dann ist es mit so einem versauten Gedanken wie deiner, ist es nicht schwer, Sex da reinzulesen. Ja, und den versauten Gedanken der Christenvereinigung. Okay, aber dieser Wind, der nicht Sex, sondern SFX hat, weht dann zu Rafiki. Und wir haben noch gar nichts zu Rafiki gesagt, zu unserem weisen Affen. Reden wir über Rafiki. Ich habe auch das da draußen ein kleines bisschen gehört, aber ich hatte auch immer schon als Kind das Gefühl, dass es einfach ein seniler alter Affe ist, der vielleicht auch schon 20 anderen Löwen auf den Kopf geklopft hat und jetzt glücklicherweise mal den richtigen erwischt hat. Der einfach, ich weiß nicht. Rafiki ist der Seher. Ganz Rafiki ist eine weise Figur. Er weiß, dass Simba lebt, dadurch, dass er diesen Blütenstaub sieht. Mhm, ja. Er weiß, dass Simba König werden wird und vor allem er weiß, was er Simba sagen muss, um ihn auf den rechten Weg zu bringen. Einer der besten Szenen, muss ich sagen, des Films. Bonk. It's in the past. Ja, ich finde die Szene auch wunderbar. Ich finde es auch ganz großartig, diese Idee, dass er sagt, nein, Mufasa lebt und dann führt er ihn durch den Dschungel und er rennt ganz lang und dann aber das gibt mir zu viel Hoffnung. Da bin ich auch ein bisschen devastated, weil ich hoffe dann, dass er wirklich noch lebt und dann lebt er nicht mehr. Aber du weißt doch, dass er tot ist. Ja, aber warum ist es so mitgerissen? Ja, natürlich. Wow. Ich denke dann sofort so, was? Er lebt natürlich. Oh ja, sehr gut. Ich finde es so schön, dieses ins Wasser blicken. Da haben wir wieder dieses Väter- und Söhne-Thema. Ja. Und dann schau genau hin und dann siehst du. Und dann finde ich, es ist zu viel. Mufasa in den Wolken finde ich komplett überflüssig. Es reicht, wenn Simba sich im Wasser sieht und sich erinnert. Er muss nicht den fucking König in den Wolken haben. Das ist zu viel. Ist das auch für Kinder das zu viel? Ich weiß, für Kinder ist doch cool. Das ist doch toll. Es ist auch zu viel. Du musst mehr als Kind denken, Flo. Ich denke jetzt als jemand, der mit Bergmann groß geworden ist. Du musst Mufasa in den Wolken nicht sehen. Und ich werde ganz viel auch noch, wenn wir zu den Remakes kommen. Ich habe eine Idee, wie die Remakes zu retten wären. Vielleicht hattest du die Idee auch schon, aber genau, kommen wir später. Weglassen ist auf jeden Fall das Richtige. Ja. Nee, ich finde, es ist einfach, die Szene funktioniert so toll, wenn er sich im Wasser erblickt und dann diesen Moment der Erkenntnis, oh mein Gott, ich sehe aus wie mein Vater. Auch ganz großartig, wenn er dann später am Berg steht und Scar sich zu ihm umdreht und sagt, Mufasa, nein, das kann nicht sein, du bist tot. Diese Momente des okay, du hast deinen Platz in diesem Circle of Life eingenommen, ganz stark. Da muss man nicht noch jemanden in die Wolken setzen, der sagt, erinnere dich, mein Sohn. Aber wenn wir es ganz ernst nehmen, dann würden 90% der Leute, die ins Wasser gucken und sagen, oh mein Gott, mein Vater, würden sagen, ich wollte nie so werden wie mein Vater, verdammt, warum? Dann würde man doch noch weiter wegrennen. Ja, vielleicht. Aber er will ja wie sein Vater werden. Ja. Vater, und es ist ja auch toll, der Vater ist ja auch großartig und er erkennt seine Aufgabe im Leben. Natürlich kann er nicht die ganze Zeit nur als Slacker in der Gegend rumreisen. Ja. Asante Sana, Squash Banana, Vivinugunimi, Hab Banana. Es ist schön. Ja, aber wir müssen noch mal ganz kurz zurückspringen zu Nala und Can You Feel the Love Tonight? Ja. Der Song sollte ja eigentlich gar nicht drin sein. Ne? Und sie hatten auch eine Version davon, wie die viel mehr an Timon und Pumba dran war. Ja. Viel poppiger und viel mehr so drüber lustig machen und so. Und das hat Elton John gar nicht gefallen. Ja. Der war not amused. Der wollte ein Liebeslied. Der hat sie richtig erpresst, die Leute. Und hat gesagt, also ihr habt den Film ruiniert, ihr müsst unbedingt. Und dann haben sie ihm zuliebe das wieder geändert. Und es ist natürlich ne, Filmgeschichte und der Oscar-Song. Score-Geschichte. Der Song, der gegen die anderen zwei Lieder, die aus dem Film nominiert waren, gewonnen hat. Drei Lieder nominiert, wie krass ist das denn auch, ne? Also für einen Oscar nominiert. Alle drei Lieder aus diesem Song, aus diesem Film. Und alle drei haben die Nominierung verdient? Naja, klar. Und trotzdem finde ich, dass Can You Feel the Love Tonight der schwächste von den dreien ist. Ja. Ich hätte den Oscar Circle of Life gegeben, glaube ich. Obwohl Hakuna Matata. Ich fand Hakuna Matata schon toll. Aber da ist die Neigung der Academy zu stark, nicht an Komödien rauszugehen. Ja, genau. Das ist das Hauptproblem von Hakuna Matata. Da hätte er auch gegen Circle of Life verloren. Ja. Ich finde, Circle of Life ist der bessere Pathos-Song. Okay, ja. Und Hakuna Matata ist einfach der bessere Song grundsätzlich. Ja, genau. Can You Feel the Love Tonight ist halt eine sehr klassische Elton John Anfang der 90er Pop-Hymne. Ja. Und dafür, was es ist, ist es gut, ne? So ist es nicht. Ja. Und ich finde auch, dass der Film den durchaus gebrauchen kann, den Song. Ja. Aber es ist halt nicht der allerbeste Song aller Zeiten. Nee, der starke Moment in dem Song ist nicht, wenn ihre Liebe besungen wird, sondern wenn wir merken, dass Nala versucht herauszufinden, was Simba vor ihr verbirgt. Ja. Und Simba damit kämpft, dass er sich verantwortlich fühlt für den Tod seines Vaters. Das ist der starke Moment des Songs. Nein, der starke Moment des Songs ist, wenn Timon und Pumba am Ende machen. Der starke Moment ist vor dem Song, nämlich You know her, she knows you, but she wants to eat him. And everybody is okay with this? so eine geile Stelle, wie die auch dann weiter aneinander vorbeireden. Wer was, wie wir gegen wen und warum. Scar ist sein Onkel? Nee, der Affe ist sein Onkel? Ja, genau. Es ist super. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und aber ich muss sagen, dass Simba so ein bisschen verliert. Er rennt einfach los, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Timon und Pumba sind einfach weiterhin in ihrem Dschungel und fragen sich, wo ist der Typ? Was ist los? Ja. Wir haben ihn großgezogen und jetzt sowas. Ja, echt mal. Die könnten ihm doch helfen. Also ich meine, sie kommen dann ja auch Gott sei Dank zur Hilfe. Aber nicht seinetwegen. Also nicht, weil er es mal kommuniziert hätte oder sowas. Ja, und dann, genau. Und wie kommen sie zur Hilfe? In einer Ablenkungssequenz. Und wir kommen zurück zum Anfang dieses Podcasts. Circle of Life. Zum Hawaiian War Chant. Ein traditioneller Song aus dem Jahre, aus dem 19. Jahrhundert. Okay, ich habe nicht viel mehr dazu geschrieben. Immerhin das habe ich nicht aufgeschrieben. Der zum ersten Mal aufgetaucht ist in Disneyland, nicht zum ersten Mal aufgetaucht, zum ersten Mal im Disney-Kosmos aufgetaucht ist, im Disneyland, wo es einen Tiki-Room gab, irgendwie, in dem Freizeitpark Disneyland. Ja. Und 1963, und da wurde der Song zum ersten Mal gespielt. Er macht sich ja kurz vorher noch über It's a Small World After All lustig. Ja. Ich war in Disneyland in Paris. Ach ja, und es gibt diesen Ride, wo man einfach nur in diesem Teil sitzt und da durch Wasser irgendwie durchgefahren wird und ein Haufen Figuren aus aller Welt machen irgendwelchen Blödsinn. Das am wenigsten entertaining Teil des ganzen Parks. Wow. Wirklich hart. Und Shari wollte da zweimal durch. Oh. Nein. Das machen wir gleich nochmal. It's a small world after all. Und ich habe so gefeiert, als sich Timon genau darüber noch lustig macht. Es ist geil. Schön. Und dann kommt dieser Hulu-Song. Absolut der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viele Kinder davor gesessen haben und gesagt haben, Mama, nur noch diese Stelle nochmal. Nochmal diese Stelle. Es ist so geil. Oh. Es ist so sauwitzig. Hallo, ein Schweine sein. Wir reden so viel über Perfektion bei diesem Film. Aber es ist schwerer, als man denkt, einen Cut zu machen von ich werde das nie tun zu jetzt tue ich es. Ja. Das ist wirklich ein schwerer Cut und der erfordert wirklich gutes Timing. Genau. Und hier in diesem Film sitzt das Timing perfekt. Absolut perfekt. Und auch das Ende. Wie er den letzten Ton singt und dann und abhauen. Großartig. Ja, und dann haben wir das große Finale auf dem Königsfelsen, ne? Das wirklich gruselig ist. Löwen gegen Hyänen, Löwen gegen Löwen. Löwen gegen Hyänen vor allem. Löwen gegen Löwen haben wir später in der Fortsetzung. Und Scar, der Simba dazu bringt zu sagen, dass er verantwortlich ist für den Tod seines Vaters, der ihn fast die Klippen runterstürzt. Also ich glaube, als Kind fand ich das wirklich so wahnsinnig gruselig, obwohl ich schon eben auch, wie du gesagt hast, ne, wir waren 12, 13, als das rausgekommen ist. Ja. Aber es ist wirklich einfach gruselige Szene. Ne? Das ist vor allem eine krass gewaltige Szene. Wir haben hier wirklich unsere finale Schlacht. Es brennt alles. Ja. Die Hyänen und Löwen stürzen sich aufeinander. Simba sucht seinen Widersacher im ganzen Chaos. Ja. Es ist eine unglaublich intensive Szene. Ja. Und auch eine ziemlich brutale Szene. Insbesondere dann am Schluss, wie Scar zerrissen wird von den Hyänen. Wir sehen es nur als Schatten an die Wand projiziert. Mhm. Aber es ist wirklich gewalttätig. Also dieses Ganze, der Tod schwebt in der Luft in dieser Szene. Ja. Aber man muss mal sagen, zwischen sorry, ich habe meinen Vater umgebracht und Scar, der sagt, ich habe ihn umgebracht, sind nur ein paar Sekunden. Wie kann das sein? Das ist schon ein bisschen arg schnell, dass Scar dann irgendwie so doof ist und zu sagen, ich war es übrigens. Obwohl natürlich er in der besseren Situation in dem Moment ist und denkt, er kann ihn jetzt gleich da die Klippe runterstürzen lassen. Aber ist auch ein bisschen riskant. Er genießt seinen Triumph einfach zu sehr. Er muss das auskosten. Deswegen muss er ja auch Long Live the King sagen, bevor er Mufasa die Klippen runterstürzt. Genau. Das ist dieser Shakespearean-Moment und auch dieses Fabulous, ne? Wie sich selbst so fabulous finden. Ja, absolut. In der Losartigkeit. Und es ist einfach eine. Es ist das Finale, das dieser Film verdient hat. Es ist eine große Schlacht, die wir am Schluss sehen. Mhm. Sie ist stark inszeniert. Die Sidekicks dürfen auch noch mal ein bisschen kämpfen. Was ich sehr, sehr gut finde, weil die Sidekicks Das sind die kleinen Situationen, auch wenn die gefährlich sind und so. Aber es gibt immer wieder Momente, wo man als Kind, wenn man mit dieser Gewalttätigkeit und mit dieser Größe nicht so ganz klarkommt, kann man sich daran festhalten. Ja. An Timon und Pumba, die immer mal wieder durchs Bild rennen und irgendwelchen Blödsinn machen. Zazu mit Timon da auch nochmal. Finde ich auch total toll. Das ist so schön, gehen. Dass die zusammentreffen. Oh, das ist so lass mich rein. Ja, genau. Oh, das ist wirklich, wirklich schön. Und Pumba, der dann nochmal kommt und rettet und so. They call me Mr. Pig. Ja, vor allem. Are you talking to me? Dieses Zitat. Fantastisch, oder? Oh, schön. Und dann darf Rafiki noch einmal Kung Fu machen. Das ist einfach. Ja. Vielleicht ganz kurz zu den Sidekicks. Nala ist natürlich komplett unterrepräsentiert. Sie ist eine weibliche Figur in einem Disney-Film aus den 90ern. Was erwartest du? Ja. Voll schade. Weil ja, es gibt ja die Momente, wo gezeigt wird, dass Nala badass ist. Ja. Ich meine, sie rettet ja eigentlich den gesamten Rudel, in dem sie Simba findet. Mhm. Und sie ist stärker als Simba. Mhm. Und legt ihn mehrmals flach aufs Kreuz. Sie darf oben liegen, ganz eindeutig. Ja. Und Nala ist einfach unterrepräsentiert. Was voll schade ist, weil sie hier eine coole Figur haben, einen Ansatz, und sie machen nichts draus. Vor allem, weil es ja auch im Matriarchat, in Anführungsstrichen, vielleicht nicht gänzlich Matriarchat, weiß ich nicht genau, bei den Hyänen offensichtlich mehr als bei den Löwen, aber die Möglichkeit hätte es sozusagen gegeben. Du hättest es nur aufsammeln müssen, dieses Ding. Ja, sie hätten einfach, es wäre einfach möglich gewesen, noch ein bisschen mehr zu erzählen von dem königlichen Felsen ohne Simba. Ja, genau. Und wie Nala und die Mutter von Simba, Sarabi, irgendwie versuchen klarzukommen. Und es wäre was möglich gewesen, hier eine Geschichte zu erzählen, ohne dass man den Fokus komplett verrückt. Einfach ein bisschen mehr Raum geben für die weiblichen Charaktere. Womit wir im Grunde zur 2019er Version gehen könnten. Wollen wir zuerst über das Remake reden oder zuerst über die Fortsetzung? Die 2019er Version erst. Okay, das Remake. Weil da gibt Nala tatsächlich, wird wenigstens einmal gezeigt, wie sie losgeht. Ja. Und wie sie sich vom Rudel entfernt, dass da irgendwie ihre Probleme bespricht. Und es ist der Unterschied zwischen dem Disney 2019 und dem Disney 1994, dass die Frauenrollen hier deutlich mehr Raum kriegen. Deutlich ist, finde ich, das falsche Wort. Okay, deutlich ist zu viel gesagt. Ich finde, sie kriegen ein bisschen mehr Raum, was nett ist, aber das hätte immer noch mehr sein können. John Favreau, der Iron Man 2 inszeniert hat und das Dschungelbuch Remake. Hast du das gesehen, das Dschungelbuch Remake? Ich habe kurz reingeschaut, weil ich danach neugierig war. Ein sehr guter Film. Okay. Das Dschungelbuch Remake ist besser als das Lion King Remake. So viel schön, kann ich schon mal sagen. Okay. Wie ist denn dein Take auf das Lion King Remake? Das ist ja wirklich, also ich meine, es ist so ein bisschen was erweitert, aber wir müssen nicht die Story von dem Film erzählen, weil die Story ist das ja, wie. Ja, genau. Und es ist auch ganz viele Bilder sind 1:1 übernommen, bloß eben in Animation. Ich finde, dass der Ansatz, den sie bei diesem Film eigentlich hatten, 1994, nämlich dass es ein National Geographic Special sein könnte, ist hier total gelungen. Ich sehe tolle, schöne Landschaften. Mhm. Das finde ich total gut. Und es ist auch schön zu sehen. Und die Tiere sind natürlich so, dass man denkt, wow, okay, hier ist wirklich ein Löwe vor mir. Ja, das ist krass, wirklich, ne? Es ist wirklich toll. Das muss man sagen. Problem ist, dadurch, dass sie so nah dran sind an der Wirklichkeit, fehlt der Ausdruck, den die Figuren in der 1994-Version haben. Du hast diese ganzen menschlichen Regungen hast du nicht mehr. Und das in einer zutiefst menschlichen Geschichte. Mhm. Und dann wird's schwierig. Ich kann denen nichts ablesen im Gesicht. Und die Augen gucken ganz oft, und das verstimmt mich am meisten, irgendwo in den Äther, aber nicht in den Gesprächspartner. Ja. Das irritiert massiv, finde ich. Ja, und ich glaube, du hättest es lieber mehr anthropomorphisiert gehabt, mehr wie den Zeichentrick, für mehr unrealistisch. Ich bin mir ganz sicher, dass sie es probiert haben und gedacht haben, das gibt mir gerade ganz komische Vibes. Verstehe ich. Ja. Aber ich glaube, dann brauchst du einfach den Film nicht. Ich glaube, der richtige Move wäre gewesen, und das wäre einfach zu mutig für Disney, das macht Disney nicht, die Tiere nicht reden lassen. Das habe ich auch gedacht. Der Film würde wirklich funktionieren, ohne Dialoge. Ich habe voll gedacht, meine Güte, warum, die laufen doch da in der Gegend rum, ich sehe doch, was passiert, warum brauchen die denn sich darüber zu unterhalten? Ja. Und du musst ein paar Szenen hätte man noch ein bisschen mehr drehen müssen, damit die Tiere sind echt gut animiert. Ich fand auch da wird nicht gequatscht, ich fand den Opener wirklich stark. Ja, genau. Das war wirklich gut, der Circle of Life am Anfang, du denkst so, wow, es ist ihnen gelungen. Augen, sie haben die Atmosphäre vom Originalfilm und dann fangen die Tiere an zu reden und du denkst, scheiße, jetzt bin ich raus. Ja. Und das hält sich den restlichen Film. Und es ist wirklich so ein technisches Ding. Es wäre gegangen, wenn sie konsequent, das ist einfach zu mutig, das trauen sie sich nicht. Natürlich, weil du kannst, also 90-Minuten-Film ohne Dialog ist halt krass, ja. Aber das wäre mutig und das wäre, glaube ich, gut gewesen. Das wäre wirklich ein guter Film geworden damit. Wahnsinn, das wäre so geil gewesen. Ich fand den. Aber schön, dass du das auch sagst, ja, weil ich war auch so. Wir haben beide da gesessen. Ich habe ihn wieder mit Shari geguckt und wir haben echt da gesessen und gedacht, ja, das wäre doch wahnsinnig interessant gewesen und wahnsinnig mutig. Auf jeden Fall. Ich finde Hakuna Matata, die Geschichte von, ich finde diesen ganzen Block, Timon und Pumba, finde ich ziemlich gelungen. Ich finde es toll, dass sie im Dschungel mit anderen Tieren sind und dass da ein bisschen mehr Gesellschaft etabliert wird. Dass es nicht nur so diese drei sind, die so ein bisschen isoliert rumlaufen. Mhm. Ich finde es witzig, diese Reminiszenz an das Original, wenn das, willst du nicht endlich mich stoppen oder so? Ja, genau. Und ich finde, das ist auch, wie die Tiere sich dann unterhalten. Wenn Simba da durchgeht und sagt, oh, ich könnte jetzt ein Zebra essen, dann sagt immer, oh, here we go. Also das sind wirklich witzige Momente mit diesen anderen Tieren, die da rumlaufen. Ja, genau. Das finde ich wirklich gelungen. Ich mochte den Timon und Pumba-Block in der Mitte. Mhm. Ja. Da fand ich, hat es irgendwie funktioniert. Vor allem dadurch, dass das Universum von denen erweitert wurde mit den anderen Tieren. Ja. Aber ansonsten fand ich den Film auch sehr durchschnittlich. Und es ist einfach, also man muss gar nicht so viel, das ist computertechnisch so gut, so realistisch. Es ist, ganz viele haben gesagt, oh, Live-Action-Film ist doch ein computeranimierter Film, aber ich kann es verstehen, dass sie sagen, das ist unser Live-Action-Remake. Ja, natürlich. Die Tiere sehen echt aus. Ja, total. Also ich komme da auch voll mit und ich denke mir auch eben als National Geographic-Film funktioniert der Film auch total. Aber eben, das fehlt das Herz dadurch, es fehlen die menschlichen Emotionen, die ja angelegt sind durch die Voice-Actors. Wären sie all in gegangen, hätten sie gesagt, okay, wir erzählen hier eine Geschichte von Tieren. Ja. Und ich glaube sogar, man könnte diesen Film schneiden. Man könnte einfach die Dialoge rausschneiden. Aber die reden ganz, also die Münder bewegen sich zu viel. Ja, wahrscheinlich. Das wäre wirklich spannend gewesen. Das hätte ich gerne gesehen. Aber mit KI könnte man vielleicht. Jetzt kommt es in meinem Kopf die ganze Zeit. Man könnte KI sagen, nimm dieses Teil und nimm die Mundbewegungen. Lasst uns den König der Löwen von 2019 retten. Ah. Dann sage ich ganz kurz was zum 2024er Film. Ja. Technisch genauso wie der ein bisschen besser, 5 Jahre später, ein bisschen bessere Technik. Aber genau das, er trägt genau dasselbe Problem mit sich. Ja. Wie das Remake von 2019. Mhm. Und ich finde Scar im 2019er Remake zumindest interessant, weil er nicht ganz so stereotyp Bösewicht ist wie im, weil er nicht ganz so exaltiert Bösewicht ist wie im Original 94er. Verliert ja jeden Charme dadurch. Und das ist im 2024er in der Fortsetzung vom Remake noch schlimmer. Oh. Weil sie geben allem eine Vorgeschichte. Sie erzählen, wie Mufasa König wurde. Ja. Also es geht darum, dass Mufasa ein aussätziger Löwe ist, der bei dem Stamm landet von Taka. Taka ist auch ein junger Löwe, die beiden freunden sich an und viele ahnen es sehr schnell, Taka wird später Scar werden, aber es wird vor allem ihre Freundschaft erzählt, wie sie versuchen, das gelobte Land zu finden, da wird erzählt, wie sie Sarabi kennenlernen, in die sie natürlich beide verliebt sind, wie Sarabi ist mit Sasu unterwegs, also Sasu in ihr Leben trifft und wir erfahren auch, wie Rafiki in ihr Leben trifft und es wird zu viel erzählt. Also vor allem Scar verliert seinen Charme als neidischer Bösewicht, indem er eine tragische Vorgeschichte kriegt. Ja. Und es funktioniert nicht. Es ist entzaubernd. Es macht den Mythos kaputt. Lin-Manuel Miranda. Ja. Für die Songs verantwortlich. Die Songs sind leider nicht gut. Ach, schade. Und das sind zwar nicht der einzige gute Name, der dran beteiligt ist. Barry Jenkins, Regie, der hat Moonlight und Dear White People inszeniert. Ein guter Regisseur, ein guter Musiker. Ja. Und die Songs sind nicht gut. Die Inszenierung ist nicht gut. Es ist also ich fand es ziemlich. Also, es ist kein guter Film. Ach shit. Oh, das tut mir leid, weil Miranda ist ja für Hamilton und für Hamilton haben wir ja auch eine lange, lange Episode aufgenommen. Wir haben ja lange drüber geredet und ich bin so begeistert von Hamilton. Und wir haben beide auch in der Episode schon gesagt, so was Gutes wie Hamilton kann der einfach nicht mehr nochmal machen, weil der hat so viel persönliche Zeit da reingesteckt, die ihm auch niemals jemand bezahlen kann. Und jetzt wird er halt als Auftragnehmer ganz andere Sachen machen und das ganz mit anderem Aufwand, eben nicht so persönlich. Und dass das jetzt ausgerechnet da landet, ist natürlich auch schade. Okay. Ich bin sehr gespannt auf deine Takes auf The Lion King 2, 1998, Simba's Pride, Simba's Königreich. Das Traurige ist, dass man sofort sieht, oh, Da ist nicht so viel Geld reingeflossen. Ja. Disney hat in den 90ern Direct-to-DVD-Video oder Video damals noch Filme gemacht. Und zwar am Stück, die haben alle ihre Filme, haben Fortsetzungen gekriegt. Es gibt ein Pocahontas 2, es gibt ein Aladdin 2, es gibt ein Tarzan 2, es gibt ein Glöckner von Notre Dame 2. Alle Filme direkt auf Video. Eher das C-Team als das B-Team, weniger Budget, weniger Zeit. Ja. Ganz klar, ganz klares Ziel dieser Markt. Das fühlt sich so schlimm als Cash-Grab an. Ich finde den Film nicht schlecht. Ich finde den Film gut. Ich finde ihn leider nicht gut. Den zweiten finde ich nicht gut. Über den dritten reden wir gleich noch, aber den finde ich tatsächlich sehr, sehr durchschnittlich. Ich hasse den dritten. Den zweiten. Ich hasse den dritten. Den zweiten finde ich, der zweite macht an einer ganz entscheidenden Stelle was richtig. Was er besser macht als König der Löwen, und das ist die Art, wie er den Konflikt und das Böse inszeniert. Nämlich nicht als universell Böses, sondern und er müsste sich trauen, am Schluss die Mutter von Kovu nicht böse, nicht, also er müsste auch für sie ein Happy End finden und nicht so, dass sie dann am Schluss stirbt. Weil ich finde, die grundsätzliche Idee, dass es diese Ausgestoßenen gibt, die zu Scar halten, ist eigentlich der rechtmäßige König, und dass es dann den Simba-Stamm gibt und dass die aneinander geraten, das finde ich super als Erzählung. Ja. Auch, dass es diese Intrige gibt, finde ich auch okay. Ja. Und ich finde es vor allem, es gibt Momente, die ich wirklich stark finde, zum Beispiel, wenn alle Löwinnen gegeneinander kämpfen und dann sagt die Tochter von Simba zu ihm, schau dich doch mal um, und er schaut sich um und die sehen plötzlich alle gleich aus. Und er stellt fest, okay, die Aussätzigen, die Bösen sind eigentlich genauso wie wir. Ja. Ich finde, das sind starke Momente, und ich finde, das ist der Best, also es fällt natürlich komplett ab zu dem Originalfilm, keine Frage. Ja. Es ist ein Film, der für die Videotheken gemacht wurde. Genau. Weniger Budget, weniger Liebe und so weiter. Aber ich finde, storytechnisch funktioniert das. Es ist der beste Videothekenfilm, den Disney gemacht hat in dieser Zeit. Okay. Und die Songs sind natürlich auch alle B-Ware, aber ich finde zum Beispiel den ersten Song, He Lives in You, von Le Bohème, der wieder dabei war, finde ich okay. Ich muss sagen, die Songs sind ein ganz großer Teil dessen, warum ich sage, nope, nichts für mich. Yeah. Weil er wirklich, das ist so, so durchschnittlich durchkomponiert und durchgereicht. Hier, schreib mal so die Standarddinger aufs Blatt. Wir gehen direkt ins Orchester weiter und dann singt das halt jemand schnell ein und dann ist gut. Das fand ich echt nicht besonders. Man merkt einfach, dass es ist einfach weniger rein investiert. Das merkt man, das spürt man, da kommt man auch nicht drum herum. Ich finde halt, die Geschichte ist, ich finde, sie haben mit der Geschichte erstaunlich viel Gutes gemacht. Ich finde den Eröffnungssong okay, aber ansonsten natürlich, man merkt halt auch, dass sie sich so krass ans Original halten. Ne? Die ganze Struktur ist so aufgebaut, dass du merkst, okay, und jetzt hast du deine epischen Opener, jetzt hast du deinen Timon und Pumba-Moment, hast du deinen Timon und Pumba-Song, der wird dann von Rafiki so gesungen, aber trotzdem ist es irgendwie so, ja, klar. Also es ist ein Film für die Videothek. Ich finde, in dem Kontext ist es okay. Ich konnte aus dem Film einiges mitnehmen, was Freude gemacht hat. In diesem ganzen Kontext, dass es halt so ein Disney-B-Movie ist. Das Interessante ist natürlich, dass sie im Shakespeare-Universum bleiben. Ja. Ne? Dass sie sagen, okay, wir machen eine Romeo und Julia-Geschichte diesmal. Ja. Statt eine Hamlet-Geschichte. Und das führt uns zum dritten Teil, wo sie die Hamlet-Geschichte, die mal umgedreht wurde von Tom Stoppards. Rosencrantz. Und Güldenstein sind tot. So heißt die. Ja. Wo sozusagen nochmal die beiden Sidekicks in Hamlet, nämlich Rosencrantz und Güldenstein, dass die aus deren Perspektive erzählen, was in Hamlet passiert. Ja. Und das macht er hier auch im dritten Teil, dass Timon und Pumba eben erzählen, was sie denn gemacht haben während dieser Zeit. Und ich habe schon rausgehört, dass du nicht der Fan bist. Ich hasse diesen Film. Und ich liebe diesen Film. Aber es ist so geil. Du kannst doch nicht die epische Eröffnungssequenz aus dem Originalfilm nehmen und daraus einen Fartjoke machen. Natürlich kannst du das. Das kannst du nicht tun. Es ist toll. Es gibt, und ich finde das total doof, wenn Leute das sagen, dass Filme schlechter werden wegen Fortsetzung. Der König der Löwen wird schlechter wegen dieser Fortsetzung. Ich hasse diese Fortsetzung dafür. Du bist ein alter, weißer Mann. Du hast, weißt nicht mehr, was sie will. Sie scheißt auf das Original. Sie ist wirklich, sie ist ein Tritt ins Gesicht und in die Eier des Originals. Ich finde, dass das jedes Original aushalten können muss. Was für ein schrecklicher Film. Ich liebe es, dass Disney das macht und sagt, komm, wir haben den Humor, wir hauen uns unsere ikonischen Situationen selber um die Fresse. Aber das ist nicht witzig. Doch. Der Film ist weder witzig noch unterhaltsam. Das ist noch nicht mal der beste Gag, das stimmt schon, ne? Aber ich würde ihn trotzdem jederzeit verteidigen. Das mit dem großen, wir gehen jetzt zu dem Stein und alle verbeugen sich und so. Du würdest diesen Witz verteidigen? Volle Kanne. Allein für diesen 100%. Witz gehört der Film auf verbrannt! Geteert und gefedert und danach verbrannt. Er ist im Internet, wie willst du das machen? Ich bin gespannt. Okay, also es gibt ein, zwei witzige Momente. Und zwar, wenn sie es schaffen, mit den Reminiszenzen an das Original witzig umzugehen, clever umzugehen. Wenn Timon gezeigt bekommt und dieses große Land gehört alles jemand anderem. Genau. Das ist witzig. Ja, sehr schön. Aber da gibt es eine gewisse Cleverness dahinter. Ja. Aber ansonsten sind es einfach zu viele Fartjokes. Und wir haben schon wieder einen Fartjoke-Film. Es ist einfach, und das finde ich ist halt viel mehr so Cash-Grab, dass sie sagen, okay, wir haben Timon und Pumba. Natürlich finden die Kids alle Timon und Pumba cool. Ja. Und jetzt machen wir einmal einen Film, wo die sich austoben dürfen. Und ich würde sagen, sie können nicht einen ganzen Film tragen. Es reicht nicht. Ihre Präsenz reicht nicht. Ich fand's super. Film. Der Film ist ja auch nicht so wahnsinnig lang. Nee, das stimmt. Eine Stunde 16 oder sowas. Oder wie lange ist der? Ich weiß es nicht. Der erste ist, glaube ich, eine Stunde 16. Nee, ja, also der zweite und der dritte weiß ich nicht. Egal. Aber ich finde dieses Mystery Science Theater Konzept, dass die sich den Film anschauen und dann Stopp machen und dann übrigens, wie war das von der anderen Seite und was auch immer, finde ich total schön. Ich fand es total, total erfrischend, nett. Natürlich reicht er bei weitem nicht ans Original ran oder sowas. Aber es ist ein völlig anderer Ansatz. Weil ich finde, dass der zweite viel zu sehr versucht, der erste zu sein und der dritte wahnsinnig selbstreferenziert und wahnsinnig selbstbewusst sagt, nein, wir sind ein Direct-to-DVD-Kommentar auf den ersten Film. Und wir sind sozusagen die Kommentarspur des Regisseurs. Also wir haben einfach ein zusätzliches Material und das geben wir euch jetzt. Und wir haben nicht den Anspruch, jetzt ein riesiger, toller Kinofilm zu sein. Es ist die Kommentarspur von zwei Egos, die gesagt haben, wir kommen dem ersten Film nicht genug vor. Und dann gucke ich auf diese Kommentarspur und sage, ja, natürlich kommt ihr nicht lang genug in dem Film vor. Deswegen, weil ihr so seid. Nein! Ich liebe Timon und Pumba in König der Löwen. Ich hasse Timon und Pumba in diesem Film. Hast du die Serie gesehen? Hast du sie gesehen? Gar nichts davon gesehen? Nee, 1995 bis 1999, ne? Abenteuer von Timon und Pumba, die komplett um die Erde reisen? Gleich im ersten Teil, in der ersten Folge, kommen Kannibalen vor. Und ich denke mir, ihr habt in König der Löwen sehr viel Recherchearbeit und sehr liebevoll euch mit Afrika auseinandergesetzt. Und jetzt macht ihr sowas? Scheiße. Ansonsten ist es sehr witzig. Ansonsten sind nämlich die Sachen trotzdem geschrieben, so wie Timon und Pumba nun mal sind. Und ich find's nett. Ich fand's total nett. Hast du das komplett geguckt? Nee. Sie machen auch Zeitreisen und so ein Gedöns dazwischen, ne? Das weiß ich gar nicht genau. Ich habe so ein bisschen reingeschaut. Erste Folge eben wegen der Kannibalen, wo ich dann dachte, oh nein. Warum? Und ansonsten so ein bisschen quer und ich fand's echt nett. Lief 5 Jahre lang. Also von 95 bis 99. Die lief echt lang, die Serie. Geil. Hat lange durchgehalten. Und dann gibt's noch eine Serie aus dem Jahr 2019, Die Garde der Löwen. Ach. Finde ich ganz spannend. Der zweite Teil. Ja. So viel man darüber lästern kann, dass es ein Film ist, der direkt für die Videothek gemacht wurde, er ist komplett Kanon. Also es gibt ja Kiara, ist ja die Tochter von Simba. Ja. Die kommt auch in späteren Werken vor. Unter anderem ja auch an dem Remake nicht, aber im Mufasa kommt auch Kiara vor. Okay. Und so auch Anleihen an die Geschichte von Kiara und Kovu werden immer mal wieder zitiert. Und in der Serie von 2019, die Garde der Löwen heißt, die Serie spielt innerhalb des König der Löwen 2 Universum und zwar in der Phase, wo zwischen der Zeit, wo Kovu und Kiara sich zum ersten Mal kennengelernt haben und wo er dann als Teenager zu dem Stamm kommt. Und es wird erzählt, wie Simba mit diesen Außenseitern Krieg führt und wie Kiara und ihr Bruder versuchen irgendwie in der Welt klarzukommen. Ich hab's nicht gesehen. Aber es ist offensichtlich so sehr eingebettet in dieses Universum, das durch den zweiten Teil entstanden ist. Und wie gesagt, und der Mufasa macht das auch. Also es ist Kanon, dass Kiara die Tochter von Simba ist und auch Thronfolgerin sein wird. Okay. Also Thronfolgerin, das heißt, wir haben eine kleine Aufweichung dessen, was eigentlich in König der Löwen etabliert wird. Und wieder machen uns die scheiß Feministinnen unsere Disney-Filme kaputt. Oh, schön. Es gibt dieses Jubiläumskonzert bei Disney Plus noch, um das noch anzuwerfen. Okay. 30 Jahre König der Löwen live. Es gibt so ein paar O-Töne auf der Leinwand dazwischen, als abgefilmt, Open Air Stage. Ja. Und viel Musik. Schön. Und es sind sehr viele Leute dabei. Nathan Lane und Ernie Sabella singen Kuna Matata, einer sehr witzigen Version. Schön. Jeremy Irons singt eine wirklich, wirklich gute Variation von, nicht Variation, er singt es einfach, aber es ist ein wirklich, wirklich, wirklich guter Be Prepared. Und Dann sind auch einige Songs aus der Fortsetzung dabei und offensichtlich aus dem Musical, mit dem ich keine Zeit mehr hatte, mich auseinanderzusetzen. Ja, genau. Ja, das Musical scheint auch eine ganz eigene Iteration zu sein. Relativ früh ins Gespräch gekommen auch. Und dann hat wurde eine Frau beauftragt, die tatsächlich gesagt hat, okay, das Konzept an sich müssen wir komplett neu für die Bühne denken. Und das heißt, es ist auch einfach anders als der Film. Und aber wahrscheinlich gut, dass das so gemacht wurde. Es war ja auch wahnsinnig erfolgreich. Ja, und Lebo M. ist auch wieder dabei. Der ist ja wirklich so eine Konstante in der König der Löwen-Filmgeschichte. Gar keine Ahnung. Weiß gar nicht, ob der dabei ist bei dem Musical. Aber wenn du das so sagst, dann... Ich glaube ziemlich sicher. Zumindest war er irgendwie als am Entstehungsprozess beteiligt. Ja. Ja, König der Löwen, der erfolgreichste Disney-Film der 90er Jahre. Zu Recht, absolut zu Recht. Absolut zu Recht. Ja. Hast du einen klassischen Disney-Zeichentrickfilm, den du mehr magst? Oder mehrere, die du mehr magst? 101 Dalmatiner mag ich wirklich schon sehr, muss ich sagen. Ja, cool. Wir haben ja auch viel drüber geredet. Ja, aus dem Dark Age, ne? Genau, und kurz davor. Vor allem wegen der Zeichenkunst, die ja damals, was du eingangs gesagt hast, sehr geprägt war davon, dass man die roughen Striche der Zeichner gesehen hat, weil die damals angefangen haben, die Vorzeichnungen, die gemacht wurden, nicht nochmal zu ersetzen mit Leuten, die aufwendig einzeln die Striche auf Cells übertragen haben, sondern sie konnten auf eine bestimmte Art und Weise anfangen zu scannen. Und dann haben sie direkt die Sachen gescannt, die auch der Typ, der die Vorzeichnung gemacht hat. Und die haben dann so ganz unterschwellig auch, weil sie sowieso schon genervt waren davon, dass die anderen von einer anderen Abteilung immer ihre Vorzeichnungen völlig anders machen, haben sie sehr rigide gesagt, nee, wir wollen das aber so machen, wir wollen es aber so haben. Und Disney war nicht immer glücklich damit. Aber wir reden darüber sehr viel, wenn wir über 101 Dalmatiner reden. Ist ein ganz, ganz toller Film, finde ich. Ist krass, weil es ja wirklich auch so der komplette Gegenentwurf zu König der Löwen ist, wo König der Löwen total auf Perfektion setzt. Setzen die Filme aus dieser Zeit so auf diese Roughness. Du siehst den Entstehungsprozess drin. Ja. Ich mag Robin Hood aus der Zeit auch sehr. Da total. Da ist es noch viel krasser auch. Super so mit diesen, gut. Ja. Wo du einfach die Dynamik der Zeichnung siehst. Du hast das Gefühl, du siehst die Skizzen im Film noch. Ja. Und das ist was komplett anderes als König der Löwen. Aber ich finde es auch, das hat was, gerade in diesem Unperfekten. Ja. Aber ich glaube, an Emotionalität und so weiter, was wir schon gesagt haben, kommt sonst kaum ein Film daran. Ich mag halt tatsächlich alle Filme aus dieser Disney-Renaissance-Zeit. Ne? Also Ariel, die Meerjungfrau, ist ein fantastischer Film. Beauty and the Beast ist ein großartiger Film. Ja. Aladdin ist fantastisch, aber Lion King ist mein Liebster. Ja. Wir haben auch für diese Episode eine Top 3 zusammengesammelt. Wollen wir da einmal rüberrutschen? Lass uns mal reinrutschen. Unsere Top 3. Welche Top 3 wolltest du denn? Long live the King. Lang lebe der König. Der König muss nicht sterben, wenn das gesagt wird. Der König kann auch einfach leben. Und es muss auch gar nicht unbedingt gesagt werden. Aber meine Könige sterben alle. Oh nein. Ich muss mal wieder zusammensammeln, was ich jetzt eigentlich nehme von den ganzen Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe. So viele sind es gar nicht. Aber... Wer muss eigentlich anfangen? Ich, oder? Du musst anfangen. Platz 3, The Emperor's Groove. The Emperor's New Groove. Ja. Ah, so toll. Ein Königreich für ein Lama heißt er im Deutschen. Und es ist so geil. Wirklich, es gibt einen Haufen Zitate, die in meinem Leben stattfinden, die aus diesem Film kommen. Es ist super. Ist das meine Stimme? Es ist super. Wirklich, wirklich, wirklich ganz toller Film. Ganz knapp nach dem Disney-Renaissance-Zeitalter rausgekommen. Deswegen glaube ich auch so ein bisschen vergessen und vor allem unterschätzt, weil es echt ein sauwitziger, sauguter Disney-Film ist. Ja. Der König ist ein arroganter Arsch, der nur an sich denkt und wird dann verwandelt in einen Lama. Ja. Und muss dann als Lama rausfinden, wie das Leben eigentlich läuft und dass er nicht alles haben kann, was er will. Ja. Mit einem der witzigsten Villain-Sidekicks der Disney-Filmgeschichte, mit diesem großen, muskulösen Typen, der das Herz am rechten Fleck hat, aber trotzdem für die böse Hexe arbeitet. Super. Mein Platz 3. Ich habe nicht alle Macbeth-Filme gesehen. Das ist mein liebster Macbeth-Film. Okay. Aus dem Jahr 2015 von Justin Kurze mit Michael Fassbender als Macbeth und Marion Cotillard als Lady Macbeth. Schön. Ziemlich düsterer, sehr getragener, sehr erhabener Film. Also ich meine, es ist fucking Shakespeare, was erwartest du? Es ist wirklich gut. Also es ist ein sehr starker, eine sehr starke Shakespeare-Verfilmung mit sehr viel Pathos und sehr viel Gravitas. Auf Platz 2 hätte ich Marie Antoinette mit Kirsten Dunst. Oh, ja. Long Live the Queen. Hast du neulich schon so angedeutet, dass du nicht so ganz begeistert warst davon? Nee. Ich muss sagen, ich fand's ganz toll. Sie hat viele Buhrufe bekommen für den Film, als sie in Cannes Premiere hatte, aber auch viel Applaus. Sie hat vor allem sehr für dieses Zeitalter, ne? Marie Antoinette ist nicht heute. Ne? Ja. Und Sofia Coppola, die das die Regie geführt hat, hat sehr viele Bands aus den 90ern, 2000ern da reingehauen. The Cure und so, ne? Und das ist vielen schlecht aufgestoßen. Und ich fand's wahnsinnig gut. Ich hab nichts gegen diese Mischung aus Klassik und Pop. Ich bin großer Fan von dem Romeo und Julia-Film aus den 90ern. Ja. Der eigentlich dasselbe Konzept hat. Ja. Oder ein ähnliches Konzept. Ich weiß nicht, warum's in dem Fall nicht funktioniert hat. Ich frage mich gerade, warum es in dem Fall nicht funktioniert hat. Ich glaube, ich bin auch tatsächlich nicht der größte Sofia Coppola-Fan. Okay. Lost in Translation war gut. Okay. Ja, keine Ahnung. Vielleicht auch nochmal gucken. Es ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Ist ja auch schon, er hat ja auch schon seine 20 Jahre auf dem Buckel. Ja, das stimmt. Ja. Ich fand ihn toll. Okay. Was ist denn Platz 2? Mein Platz 2, ich greife ganz tief in die Klassikerkiste. Game of Thrones. Das ist einfach geil. Game of Thrones? Ja. Das ist ein, es ist einfach wie mit dem Konzept Könige, die leben und nicht sehr lange leben, umgegangen wird in dieser Serie, ist einfach fantastisch. Und Game of Thrones ist die erste Serie, die es geschafft hat, so wagemutig Protagonisten umzubringen und, ja, okay. und allen im Publikum sehr lange so ein Gefühl von Unsicherheit zu geben. Ganz großartige Serie mit ganz vielen Flaws auf jeden Fall. Aber vor allem die Art, wie dieser Kampf um den Thron gezeigt wird und wie Könige ständig ins Gras beißen, um vom nächsten König abgelöst zu werden, der dann auch ins Gras beißt, ist einfach super gemacht. Okay. Na gut. Ich habe auf der anderen Seite The Crown. Wieder eine Serie, was wir ja eigentlich hier nicht so viel haben. Aber The Crown, ich fand das einfach großartig. Und ich, so großartig, wie ich es fand, habe ich dummerweise die letzten beiden Staffeln gar nicht gesehen. Aber das ist ja auch so ein bisschen diese Serienfatigue, die man hat. Sehr schnell. Ja, das ist ein bisschen das Ding. Aber ich fand The Crown wirklich, wirklich toll. Egal wie akkurat oder nicht akkurat das ist, aber ich fand es super erzählt. Einfach super Schauspiel. Super Drehbuch, sehr, sehr gut inszeniert. Christian Schwochow hat das teilweise inszeniert, ein deutscher Regisseur. Und da schielt man dann doch nach Großbritannien, auch als Schauspieler, weil man dann denkt, okay, wenn also deutsche Regisseure solche großen internationalen Serien spielen dürfen, oder britische Serie in diesem Fall, dann wo muss man sich anwanzen? Eine tolle Serie, ganz toll. Habe ich nie gesehen? Ja, ich weiß. Ich bin aber auch, ich interessiere mich tatsächlich nicht so für Königshaus-Gossip. Also ich mag es lieber, wenn die Könige geköpft werden, als wenn sie über politische Realitäten und den Zweiten Weltkrieg diskutieren. Naja. Mein Platz 1, apropos Könige, die geköpft werden. Ich glaube, in dem Film kommt sogar das Zitat Long Live the King vor einmal. Wir haben drüber geredet im Podcast Excalibur aus dem Jahr 1981. Ach. Irgendwo zwischen großem pathetischen Epos, natürlich die Artus-Legende, und ziemlichem Trash. Ja. Und es trifft aber immer die richtige Note. Es ist irgendwie auch witzig, es ist schräg, es ist von John Borman, es dauert über 2 Stunden. Ich war nicht so ganz begeistert, ne? Also ich weiß nicht, du warst so hin und her gerissen. Ich glaube, du fandst die Bilder ganz geil, aber der Pathos hat dich genervt und die Gewalt fandst du auch nicht so sexy. Ja, und ich glaube, der Trash-Faktor hat mich nicht an den richtigen Stellen erwischt, sondern oft an den falschen. Vor allem der unser Merlin, der hier rumläuft, Nicol Williamson, der sagt immer so ganz bedeutungsschwangere Sachen. Ja. Der Nebel, der Drache, er erwacht. Der wirkt eher wie so ein Showmagier, ist ganz fantastisch. Großartiger Film. Okay. Ja, schön. Gute Top 3. Dann lassen Sie mal zu The Lion King zurückgehen und gucken, was der noch so für Qualitäten hat. Das war unsere Top 3. Haben wir noch viel darüber zu erzählen? Haben wir noch vieles zu sagen? Weil ich muss sagen, bei mir sind vielleicht ein Drittel an Notizen abgehakt und wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, aber eigentlich ist es auch Blödsinn. Ja. Also es ist einfach ein großartiger Film. Der Klassiker, der auch aus meiner Kindheit Und die emotionalsten Szenen und die lustigsten Szenen und die spannendsten Szenen zusammen vereint. Es schafft kaum ein Film auf so vielen Ebenen genau den richtigen Ton zu treffen. Es ist ein Film nah an der Perfektion. Und um das vielleicht dazu zu sagen, ein Film, der wirklich gut gealtert ist. Also man sieht vielen Filmen ihre Zeit an, auch Ariel zum Beispiel. Okay. Den habe ich vor einiger Zeit mit meinem Sohn nochmal geguckt und gedacht, oh ja, dem sieht man seine Herkunft Ende der 80er an. Und auch Beauty and the Beast, wenn man gerade diese CGI-Szenen sieht, denkt man, ah ja, man merkt, das war irgendwie, das ist bei König der Löwen anders. König der Löwen fühlt sich immer noch sehr jung an. Schön, ja. Ja, ich liebe diesen Film und ich finde, es ist ein Film, bei dem einfach alle Beteiligten sehr viel richtig gemacht haben. Mhm. Und es ist toll, dass es solche Filme gibt und ja. Und damit der Aufruf an euch da draußen, bitte macht die 2019er Version ohne Dialog. Macht das irgendwie. Irgendjemand bitte da draußen, schnappt euch KI oder sowas, haut den Dialog da raus und setzt noch ein bisschen schöne Musik drunter, die dann noch Sachen verbindet, die vielleicht schwierig sind. Und dann wird das ein richtig geiler Film und Disney sieht einmal, dass das auch geht. Ja. Ich hätte es wirklich schön gefunden. Und vielleicht wurde es sogar diskutiert in der Kreativabteilung, dann haben sie sich nicht getraut. Ja, ja. Wenn man die Bilder sieht und sieht, wie realistisch die Tiere aussehen, dann liegt es eigentlich auf der Hand, dass du das so machst. Ja. Und dann denkst du nochmal drüber nach und sagst, okay, aber was ist mit den Kindern? Die kriegen wir so nicht ins Kino. Und dann machst du es nicht. Und vielleicht ist es auch so gelaufen. Vielleicht. Wir haben überhaupt nicht über das Caps-System geredet von Disney, ne? Das ja auch hier eine der ersten Projekte ist, wo es wirklich hart zum Einsatz gekommen ist. Nämlich das System, handgezeichnete Figuren einzuscannen und dann am Computer zu kolorieren. Nochmal, wir reden von 1994, ne? Also am Computer Sachen zu kolorieren und dann am Computer die Schatten hinzuzufügen, die ja auch in diesem Film außergewöhnlich sind für die Zeit. Ja. Also es ist schon beeindruckend, wie viel da auch Neues gebaut wurde und auch komplexe Kamerafahrten, die am Computer simuliert wurden mit Fokuseffekten und so weiter, die früher in diesem Plane-System gemacht wurden, ne, wo die Sachen, die Ebenen übereinander gelegt wurden und von oben die Kamera dann reingefilmt hat, um eine Dreidimensionalität zu erzeugen. Es gibt auch, also es gibt für einen Zeichentrickfilm einige wirklich spannende Kamerafahrten. Ja. Der Vertigo-Effekt bei, wenn Simba seinen toten Vater sieht, das ist was man in Zeichentrickfilmen so auch nicht sieht. Mhm. Selten sieht so viel Kameraarbeit. Ja. Und auch so viel Kameraarbeit in den Raum hinein und aus dem Raum heraus. Ja. Ja, ja. Ach, ja, für solche Sachen könnte ich jetzt noch einen Haufen Zeug rausholen, aber wir beenden das Ganze einfach mit The Lion Sleeps Tonight, über die wir auch gar nicht geredet haben. Oh nein. Das war nämlich eigentlich, also wenn man sich drüber aufregen will, dass Disney was nimmt, ohne die Rechte von anderen zu achten, dann müsste man eher darüber reden, als über Kimba the White Lion. Was? Wieso? Naja, The Lion Sleeps Tonight ist ein Song aus dem Jahr 1939 und der wird ja ganz kurz angesungen hier im Film, aber auch tatsächlich nicht besonders lang. Ne? Ja, Timon und Pumba singen das irgendwann mal. Und dann haben sie es auch im Musical benutzt und dann wurden sie verklagt von Nachkommen von Solomon Linder, der den Song original geschrieben hat und die gesagt haben, ey Leute, kriegen vielleicht auch was davon ab. Ja. Und dann wurde Disney tatsächlich auch vor Gericht gezerrt und musste über $1 Million bezahlen. Oh, okay. Für die Benutzung des Songs. Ja, das konnten die sich aber auch leisten, nach dem, was sie da eingespielt haben, an fast 1 Milliarde über die Zeit. Ja. Also nicht in der ersten Woche oder sowas, ne? Sondern aber bis heute 1 Milliarde fast. Ist total. Mann. So, können wir einmal kurz noch klären, wie groß das Königreich ist? Weil alles, was das Licht berührt. Ja. Was ist an wolkigen Tagen? Dann regierst du gar nichts. Wir müssen auch noch einmal klären, dass Simba nur 9 Jahre leben wird. Löwen haben keine hohe Lebenserwartung. Ja. Und dass bevor Simba auf die Welt kam, sind 3 oder 4 andere Löwenbabys gestorben, weil Löwenbabys in der Regel es kommt öfter vor, dass Löwenbabys sterben. Oh nein. Dieses Welpenalter, das Simba hat, zu erreichen, da muss man halt auch einiges überstehen. Okay. Ja. Aber genau, Simba wird nicht lange leben und wird auch an Tagen mit Wolken nichts regieren können. Aber er macht ja sowieso nichts, er liegt sowieso nur faul rum, während die Löwen auf die Jagd gehen. Ich finde, letztes Schlusswort, dass man sieht, wie viel möglich ist, wenn wahnsinnig viele talentierte Beteiligte zusammenkommen. Ja. Ich habe schon mal gesagt, 600 Leute. 600 Leute, die hier beteiligt waren und irgendwas gemacht haben und alle am gleichen Strang ziehen zu lassen, ist ein unglaublicher Kraftakt. Ja. Allen zu sagen, das ist unsere Vision, komm mit rein und stricke mit an dieser Vision und nicht an irgendwas, was du dir ausdenkst. Es ist toll. Und so sehr wir Filmkonnoisseure sind, ja. Es gibt eben auch noch was anderes als Autorenkino. Ja. Einige, nicht alle, aber sehr viele Disney-Produktionen zeigen, es ist auch möglich in so einem großen Studio, mit so einer großen Produktion, mit so einem großen Budget und alle möglichen Leute werden reingeschmissen. Ja. Es ist möglich, Werke, Kunstwerke mit Herz zu machen. Ja, voll. Ach schön, Plor, vielen Dank. Danke, Johannes. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich die Woche nochmal mit König der Löwen zu beschäftigen und alles zu gucken und aufzusaugen, was es dazu gibt. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr diesen langen Weg von über 2 Stunden mit uns gegangen seid. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes mir nächste Woche aufgibt, für nächste Woche und was ihr auch gucken solltet, bevor ihr uns hört, dann bleibt noch kurz dran, das erfahrt ihr nämlich nach unserem Jingle. Ansonsten euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid großartig. Danke für die Nachrichten, die ihr uns schreibt. Danke für die Likes, die ihr uns hinterlasst. Und einfach danke dafür, dass ihr da seid. Ja. Egal ob zum ersten Mal oder zum 225. Mal. Meine Güte. Okay, schön. Dann, wir hören uns den Jingle nochmal gemeinsam an. Dann hören wir, was wir nächste Woche zusammen besprechen und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao. So, Plor, wir haben hier noch was. Ja, was gibt's denn? Wir hätten aus dem Jahre 1942. Oh. Es ist wieder, wir gehen wirklich wieder zurück. Ja. Wir haben noch nicht über Casablanca geredet. Oh Mann. Wir haben noch nicht ausreichend über Bogart geredet. Wir haben nicht ausreichend über den Beginn einer wunderbaren Freundschaft geredet. So viele berühmte Zitate in einem einzigen Film. Wahrscheinlich der Film mit den meisten berühmten Zitaten. Die üblichen Verdächtigen. Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen, wenn ich das richtig zusammenkriege. Und natürlich, stimmt. Here's Looking at You, Kid. Here's Looking at You, Kid. Was nur ein Toast ist und nicht etwa, ich schau dir in die Augen, Kleines, oder sowas. Sie haben sich Mühe gegeben und sie haben sich wirklich was Eigenes ausgedacht. Oh, ich bin gespannt. Ja. Habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Aber also so viel darf gesagt sein. Es wird keine Streitfolge werden, denke ich. Denke ich auch nicht. Aber es wird eine tolle Folge werden, weil wir sehr viele Sachen auskramen werden. Und ihr endlich mal die Gelegenheit gehabt, weil ihr das ja sonst nicht mitbekommt, ne? Wenn wir euch nicht sagen, ihr müsst Casablanca gucken, dann würdet ihr niemals Casablanca gucken. Nee, wer guckt schon diesen Film? Komplett vergessen, das Juwel der Filmgeschichte. Also, guckt euch Casablanca an und diskutiert mit uns dann nächste Woche über Casablanca. Bis dahin. Ciao.